rechtspopulistische Schattenarmee befiehlt. Was genau befiehlt die? Ich weiß nicht. Flieg, Affe, flieg. Was befiehlt sie und wenn ja, wie viele? Infokrieg und mimetische Kriegsführung. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Genau, hier kriegt ihr eure Info. Wie jeden Sonntag. Was ich auch noch sagen wollte, Oma muss nicht dein Publikum sein. Oma ist vorbei. Ja, also ich denke auch, also meine Großeltern sind beiderseits leider schon tot, aber wenn die das nicht wären, wären die mir seit dieser Woche auch vollkommen egal. Also nachdem ich gelernt habe, dass die eh bald weg sind, Nazi-Säue und Umweltsäue sind, da habe ich dann auch genug. Sieht man die gleich mit ganz anderen Augen. Aber es stand ja in den Qualitätsmedien, also so falsch kann das ja eigentlich nicht sein. Die haben das sogar gesungen, die Qualitätsmedien. Ja, die meine Oma ist eine Umweltsau, genau. Ja. Es war ja von der Qualitätsmedien, Qualitätssatire. Qualität. Plans for Future Society, oder wie die heißt, hat er den Chor organisiert. Sind die auch dieses Spendenkonto für FFF verwalten? Aha. Da steckt schon mehr dahinter. Und der Chor war in Korea. Das finde ich eigentlich das Geilste. Umwelt, okay, lass uns die Kinder mal nach Korea fliegen, damit die da ein bisschen singen. Vier Korea, Termine. Oder wie? Ich meine, ich gönn's ja den Kindern ein bisschen rumzufliegen, weißt du, aber trotzdem ist halt irgendwie so, ich keine Ahnung, Alter. Ich denke, nach Korea kann man aber auch mit dem Zug fahren, wenn man sich das ordentlich zusammenstückelt. Ja? Da muss man halt einfach ein bisschen mal mehr Vorleistung und die Kinder sind dann halt eine Woche oder zwei unterwegs, aber das muss einem der Planet schon wert sein. Ja, das Streaming. Mal durch Nordkorea durchfahren. Also ich meine, wenn das möglich ist. Ja, gibt's ja bestimmt. Hat ja auch gemacht, ne? Abteile abschließen und durchfahren. Augen zu und durch. Gibt's so bestimmt auch eine Seebahn, weißt? Schienen auf dem Meer. Nordkorea, Südkorea, ich sehe da jetzt den Unterschied nicht so. Hauptsache die Kinder singen. Ja, das ist wieder eurozentristisches Weltbild, dass man bei Nord- und der Südkorea Unterschiede macht. Wir haben aber Timothy S. Ich kenne nur Timothy L. Ah, ich mag den Timothy. Der haut immer mal wieder ganz interessante Sachen raus. Also. Genau. Aber eigentlich eine Empfehlung auf jeden Fall. Wir müssten ja eigentlich erst mal sehen, wen er da meint und worum es geht, oder? Naja, ich finde es generell schon ganz gut. Deswegen habe ich das mal so zum Einstieg genommen. Wenn da meinen Kindern erzählen, dass dies Morddrohungen im Sekundentakt sind, ist ja so ein Meme. Dies werden meinen Kindern erzählen, dass dies und jenes das und das ist. Und dann gibt es irgendwie lustiges Bild dazu. Und in diesem Fall steht ja halt groß Kritik für die Leute, die uns jetzt hier nur zuhören. Habe ich das nochmal vorgelesen. Aber diese Redewendung Morddrohungen im Sekundentakt hat er von diesem WDR-Kasper, zu dem wir sicher auch noch kommen. Ah, okay. Der hat nämlich gesagt, seit er die Großmütter pauschal zu Nazi-Säuen erklärt hat, bekäme er Morddrohungen im Sekundentakt. Aber der hat auch einen Twitter-Feed, der ist so hart. Der ist, ich keine Ahnung, dass der nicht breit und fett Antifa steht. Ich keine Ahnung, Antideutsch und tralala und was weiß ich. Also wirklich schon so stereotypisches Profil. So wie auf der rechten Seite ein Infokrieger mit 100 Retweets und irgendwelchen Quellen. Ist halt bei dem das auf der linken Seite. Also nicht beim Timothy, sondern bei dem WDR-Heim. Oh mein Gott, Salon. Waren die nicht pleite? Ach, und auch noch Amanda Marcotte. Oh Gott, da ist ja alles drin. Ja, oh, nicht die Marcotte. Ich habe ihr Buch gelesen, das war furchtbar. Kaputte Lebens. Ja, dann habe ich es ja doch in meiner Fähigkeit richtig gemacht. Ich wollte eigentlich den von der Marcotte einreichen. Ich habe falschen Link anscheinend geschickt. Ja, das ist dann die Reaktion da drauf, recht vernünftig, wie ich finde, kann man sich dann ja später durchlesen. Im Endeffekt hat die Amanda Marcotte geschrieben, dass dieses Jahr gar keine Weihnachtsstimmung ist. Sie selber als Atheistin hat sich immer noch an dieser Tradition mit dem amerikanischen Weihnachten festgehalten, aber ihrer Meinung nach wäre das ja jetzt irgendwie von Donald Trump vereinnahmt worden und von irgendwelchen Rechtsnationalisten in Amerika, weil die ja dauernd Merry Christmas sagen würden und sich weigern, der neuen Sprachordnung zu unterwerfen, dass man dann noch Happy Holidays sagt. Das nochmal im Nachgang zu Weihnachten. Weil der War on Christmas in Amerika ist ja ein Thema für sich. Ich finde, die Einleitung ist schon klasse. Ist wie so ein Filmtrailer. In Trump's America, Christian is no longer a religious faith. It's white identity politics. Tada! Ja, und der Artikel war auch sehr mies geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob der hier drin verlinkt ist, aber ich verlinke es dann nochmal separat. Ja, das war Weihnachten. Wir haben ja heute den 5. Advent, also ist Weihnachten noch nicht so ganz vorbei, ne? Cancel culture isn't real, at least not in the way people think. Da ist auch wieder so ein Apologeten geschrieben dafür, dass wenn ein Online-Mob nur von der richtigen Seite kommt, dass es Truth to Power, also Wahrheit an die Macht hinsprechen ist, und man nimmt sich halt verschiedene Fälle, halt auch aus MeToo heraus. Ich mir halt auch denke, ja, Leute, also 20 Jahre später, 10 Jahre später irgendwie ihn anklagen und nicht direkt zur Polizei gehen, da bin ich auch echt stolz auf euch. Also das habt ihr dann gut hinbekommen. So, für die Karriere irgendwie zu allem bereit sein und dann, wenn man dann erfolgreich ist, sagen, oh, das ging mir aber gegen die Würde. Also, ja, ja. Also. Und hier wird halt davon geredet, dass Cancel Culture, so wie das die Mitte empfindet, halt nicht reales, weil Gründe. Also. Nee, wir haben uns das alles eingebildet beim Lucke und beim de Maizière und so. It's not real. It's just your imagination. Fantasie. Oh, Pomo-Bubble, das ist aber ein rechter Alt-Right-Begriff, dass sie den ungestraft verwenden hier. Also gut, sie haben es in Anführungszeichen. Ja, es war eigentlich von Mammon, der ist aber noch nicht da, glaube ich mal. Das ist, ich habe den auch gelesen. Das ist leider, also gute Ansätze, aber natürlich ist es am Ende auch, wie der Ebel schon gesagt hat, dieses Pomo ist ja für die gute Sache und es ist ja überall rassistisch und sexistisch und all sowas. Und deswegen ist es natürlich teilweise, schießt es übers Ziel hinaus, aber es ist ja die richtige Richtung, wenn sie dann. Ja, genau. Also ich hatte den auch angelesen, den Artikel auf jeden Fall, und ich bin nur so weit gekommen, dass es dann irgendwie hieß, so ja, hier der Rezo und die J.K. Rowling, die wurden ja kritisiert oder haben Shitstorm abbekommen und so, und dann wird das direkt relativiert, so nach dem Motto, ja, aber es ist ja auch nicht ganz ohne Grund. So. Das ist ja auch irgendwo richtig, aber so das Ausmaß und so weiter und so fort, und ja, also diese ganze Pomo-Diskussion erinnert mich auch ganz stark an so ein, ja, dass man dann irgendwo von dem eigenen Blödsinn so ein bisschen doch Angst bekommt, aber ja, halt die Analyse dann aber irgendwie nicht verloren geht. Nicht und greift, ja, so nach dem Motto, ich möchte meinen Kuchen haben, aber ich will ihn auch essen. Ne? Also der schreibt hier, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wirklich wortwörtlich, dass die Shitstorms manchmal berechtigt sind. Also. Ja, aber das ist halt auch so ein Ding wie in einem Cancel Culture Ding. Entweder sind alle berechtigt oder keiner. Ja, natürlich, natürlich. Aber also bei auf der einen Seite zu jammern, wenn jemand auf eine BIPOC möchte gern Journalistin losgeht, und dann auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber der Rezo, der hat es verdient, oder die J.K. Rowling, das ist einfach Heuchelei vom Feinsten, Matthias Schwarzer. Ja, vor allen Dingen auch solchen Leuten möchte ich dann immer gerne fragen, wo ist denn jetzt, was ist denn jetzt falsch an dem Pomo-Ding? Ich meine, ihr habt jetzt diesen Begriff Pomo-Bubble, aber ansonsten findet ihr das alles richtig. Ja, ich kann dir sagen, was dann für als Argumentation kommt. Da kommt dann immer als Argumentation, dass die Leute, die sich selber als SJWs begreifen, das mit dem Postmodernismus einfach falsch verstanden haben, und die berufen sich dauernd darauf, aber die machen es nicht richtig. Das wird dann ja immer gesagt. Ja, rein einfach von die Augen vor der Realität zumachen, sage ich dazu. Von der Theorie her sind die ja auch nur Pomo inspiriert und nicht die tun ja den Postmodernismus auch nicht vollkommen ausleben, sondern die sind nur inspiriert daraus. Also ein Stück weit greift das Argument schon, aber es sind halt auch schon wieder so Feinheiten, wo ich mir denke, Leute, das Leben ist kurz, wir müssen nicht überall die Gänsefüßchen von den Quellen lesen, bis wir endlich bei den postmodernen Schriftsteller, Philosophen ankommen, wenn wir Power plus Prejudice tralala uns angucken. Also, ja. Aber ja, das ist deren Argument. Meinungsfreiheit verlangt journalistisches Gehör. Genau. Mhm. Das war auch von Mammon. Das ist ein ziemlich langer Artikel, den ich jetzt euch einfach mal als Leseempfehlung mitgebe. Ich habe mir den nämlich auch durchgelesen und ich fand den sehr gut. Also hier geht es halt darum, um die ganzen Dinge, die halt so der Club der Journalisten, sagen wir es mal so, halt ausblendet. Und das ist ja auch was wir hier seit langer, langer Zeit schon sagen, immer dieses mit den Narrativen und dass man sich bestimmte Themen halt immer nur von einer Seite anguckt. Dieser Artikel hier, der kritisiert das. Also das Wort Narrativ kommt hier zwar nicht drin vor, aber es wird halt umschrieben, so wie ich habe es quasi gerade so ein bisschen einfacher zusammengefasst, aber das ist quasi das, was ich davon behalten habe. Fand ich ziemlich gut und das hier aus dem, ja, weiß nicht, kann man Heise Verlag als Mainstream-Medium bezeichnen? Kritisch linksliberal würde ich behaupten. So. Also, ja. Würde ich es einordnen. Also, es sind auch selber auf sich kritisch, auch auf andere Linke, aber es ist schon ein bisschen linker Einschub, aber nicht zu arg. Also, Telepolis mag ich eigentlich. Also. Ja, das war auch von Mammon. Praktischerweise habe ich viel von seinen Sachen nach vorne gepackt, obwohl er noch nicht da ist. Aber ich denke mal, ist wahrscheinlich selbsterklärend. Also hier geht es um diesen Verband der Internetwirtschaft, ECO, der hier die Pläne von der Frau Lamprecht, über die wir ja auch schon geredet haben, ausgiebig hier kritisiert, dass das zu viel Aufwand dann erzeugt bei den Mitgliedern von dem ECO-Verband, die dann alle möglichen neuen Dinge da machen müssen und kritisieren ja halt diese Anwendung von den Tele-Dingsbums. Schon vergessen, aber die will ja diese es gab doch diese zwei Sachen mit Tele. Einmal, ach ja, genau, Telekommunikation auf Telemediendienste, das war das Ding, genau, was sie jetzt anpassen wollen. Also, dass die Richtlinien für Telekommunikationsdienste, also sowas wie Telefon, auch auf diese Telemediendienste, sowas wie soziale Medien, halt angewendet werden können. Das war hier so ein Thread, den ich gefunden hatte die Woche über, hier wurde jemand gesperrt, den ich nicht kenne, aber auf jeden Fall hieß es irgendwie, boah Opa, du kommst immer hervor wie Herpes und so weiter, bitte auch noch irgendwas, was ich jetzt hier gerade nicht lesen kann, aber auf jeden Fall so ein bisschen Leute anpaulen und das hat Twitter hier als zielgerichtete Belästigung verstanden. Wahrscheinlich denke ich mal Algorithmus wegen den vielen Sachen, die hier erwähnt wurden, den vielen, vielen Accounts. Und das ist aber eine von den guten, die dann hier gesperrt wurde und deswegen gibt es dann hier direkt Ärger hier. Was ich lustig fand, ist dieses Eingeständnis hier. Und es ist scheißegal, was ihr gesagt habt, twitter.de, ihr müsst endlich hintereinander kommen zu trennen, wieso etwas gesagt wurde. Selbst unsere überforderte Justiz kann einen Notstand und Notwehr berücksichtigen. Also so nach dem Motto, halt wenn die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung irgendwelche Leute anpaulen, dann ist das ja berechtigt. Und wenn es die falschen Leute machen, dann ist es halt ganz furchtbare Hassrede und dann muss man das so schnell wie möglich löschen und keine Ahnung wie was. Ja, so der Doppelstandard. Muss auch kein Spaßjob sein, da in der Twitter-Zentrale zu hocken und sich so Kram durchlesen. Ja, aber Ausdrücke wie da, er hat dann oder sie Notstand und Notwehr benutzt. Das Wie kann ich denn auf Twitter Notwehr üben? Das, oh, Mammon, du kratzt. Mammon landet gerade. Die Rakete. Du kratzt wie die Hölle, Mammon. Vergiss es. Mach mal deinen Antrieb aus. Jo. Einmal mit Profis. Einmal. Also Notstand und Notwehr. Wie soll ich mir das vorstellen? Fühle ich mich dann von einem Tweet so sehr in die Ecke getrieben, dass ich keine andere Möglichkeit mehr sehe, als dem Gegenüber den Tod zu wünschen? Oder was ist Notwehr auf Twitter? Wie weit... Ja, also, Leute anpaulen, das Notwehr heißt. Ja, wenn ein Block nicht mehr funktioniert, oder was? Unsagbar. Ja, Wikipedia-Blockade in der Türkei, Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Da scheint die Judikative in der Türkei auf jeden Fall irgendwo noch ein Stück weit sich freiheitlich einzusetzen, was ich ziemlich schön fand. Also für mich war das eine nice Meldung zum Jahresende. Solange wir hinterher nicht die Meldung bekommen, dass die entsprechenden Richter und Staatsanwälte irgendwie verschwunden sind oder ja, der Gülenbewegung nahe gestanden haben und deswegen jetzt in irgendeinem Knast sitzen. Also, ich weiß nicht. Ich traue dem Braten nicht. Der will ja jetzt nach Libyen, der Spinner. Ja, wobei wirklich wollen wird, tut nie jemand, weil es immer kostet. Erstmal die Behauptung in den Raum stellen und dann gucken, was für Reaktionen kommen, ist wichtiger, wie tatsächlich Soldatenleben und Geld einsetzen. Also. Erstmal einen Tweet in den Raum stellen und dann gucken, was zurückkommt. Bait for Hate sozusagen. Mal wieder Frau Hengame Yagobifara bei uns zu Gast. Raubt eure rechten Verwandten aus und spendet den Erlös an @Hilfe Rote. Also Rote Hilfe, das ist so ein Verein für Leute, die... Aua, Mr. Peterson, nicht beißen, während ich rede. Das ist so ein Verein, der Leuten im Knast hilft. Leuten, die wegen Linksextremismus in den Knast gekommen sind, hilft. Und für den sollt ihr bitte eure rechten Verwandten ausrauben. Ich denke, wenn ihr nicht genau wisst, ob ein Verwandter rechts ist, fragt ihn, wie viele Geschlechter es gibt. Und wenn er zwei antwortet, schlagt ihr ihn nieder und nehmt alles mit, was ihr kriegen könnt. So ungefähr wird Hengame das auch einteilen, nehme ich an. Am besten an die AWO spenden. AWO Frankfurt, die brauchen Geld. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das... Stellt sich einer vor, das hätte jetzt wieder der Sellner geschrieben oder so, raubt eure linken Verwandten aus und spendet den Erlös an die IB oder so. Was dann los wäre wieder, aber Dickerchen darf das. Prada-Lot. Der Name ist gut. Ich finde es auch lustig, wie bei ihr Journalist, Kolumnist, Essayist, Editor und DJ steht. Weil das Ding ist, desto mehr Dinge du da hinschreiben musst, desto weniger hat jedes einzelne Wort an Bedeutung. Mhm. Also, wenn da eine oder zwei Sachen stehen, okay, aber du weißt, keine Ahnung. Fehlt noch Satiriker auf jeden Fall. Ja, Satiriker. Here to fuck up your country. Ich finde das gut, weil sonst heißt es ja immer irgendwie, unser Land ist in Gefahr, Demokratie, bla bla bla, dann warum ist die Hengame noch hier? Safsan. Genau, die Safsan. Die schreibt, ich hatte nie Großeltern, sie sind sehr früh gestorben. Sehe bei meinen Nichten und Neffen, wie viel Liebe Großeltern schenken und bin ganz neidisch. Bitte löscht den Tweet, er ist nichts gut. Nichts auf der Welt ist es wert, den Großeltern so viel Verachtung entgegenzubringen. Und das war noch vor der Oma-Geschichte. Nämlich zu Weihnachten, wo Fridays for Future Germany Account hier geschrieben hat, warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei. Ja, die Sibyl mal was gemerkt, oder? Ist ja nicht schlecht. Ja, Sofstan meine ich zu schnell. Ja. Daher, ja. Aber ich kann wieder nicht an den ersten zwei Sätzen vorbei. Ich hatte nie Großeltern, sie sind sehr früh gestorben. So läuft es nicht. Sondern entweder du hattest nie Großeltern, was nicht möglich ist, oder, oder sie sind sehr früh, aber beides zusammen, bitte. Das heißt ja früh, als sie jung war wahrscheinlich, ne? Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass sie trotzdem Großeltern hatte. Also, ja, so ist das mit der Perspektive beim Schreiben, ne? Egozentriert oder nicht so vielleicht. Ja, sie meinten mit hatte, dass sie von denen nichts mitbekommen hat wahrscheinlich. Ja, aber das hat sie nicht geschrieben. Wer hat die denn geliked da unten? Das Gesicht Twitter macht auch von dem Fünften. Der Chris hat es geliked. Schaut mal, guck mal da unten. Oder Chris. Das sehen die Leute nicht. Das ist doch alles Lüge. Da sind die Affen gerade eingeblendet. Ich wehre mich. Das stimmt gar nicht. Lügenaffen, Lügenaffen, Lügenaffen. Ja, dass die Frau Tschäbli in dieser Situation für traditionelle Familienwerte ist, überrascht mich jetzt nicht. Aber ich meine, man kann ja mal Zucker geben, wenn man es richtig gemacht wurde. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also, ja, und ich finde dieses ganze Rumgehacke auf die Großeltern schlimm. Da gab es ja mehrere Kampagnen, die alle aus der gleichen Ecke kamen. Ja, das ist ja auch kein Zufall, dass das immer wie so eine Welle schwappt. Zum Beispiel, dass man die Großeltern überreden sollte, nicht zur Wahl zu gehen oder solche Sachen. Ja, also ich finde sowas wirklich perfide, weil es gibt ja sehr viele Situationen, wo alte Menschen auf Hilfe von den Angehörigen angewiesen sind, und wenn die dann so einen Blödsinn machen, da geht die Ideologie zu weit, ja. Das Private ist nicht politisch. Sieht aber ein bisschen aus, als wenn er das nur geschrieben hätte, weil es ihm A eingefallen ist, weil es B dazu geeignet ist, dass alle ausrasten. Lass mal über die Großeltern reden, von denen, die sich jetzt über Umweltsau aufregen. Eure Oma war keine Umweltsau, stimmt, sondern eine Nazisau, schreibt Danny Holleck. Zumindest mal beim WDR beschäftigt. Journalist, blauer Haken. Und darunter schreibt er dann noch, haha, wie jetzt alle ausrasten, hahaha. Ist das Loyalität zu seinem Arbeitgeber oder nicht? Den Danny meinte ich vorhin mit dem sein Profil, also das ist wie Stereotyp schon fast ist, wenn du da durchscrollst, also wenn du runterscrollst, das ist fantastisch. Warum kriegt jemand, der eine antideutsche Gesinnung hat, einen Job beim Öffentlich-Rechtlichen? Das ist doch irgendwie auch nicht richtig. Nein, oder? Das passt doch vollkommen. Aber eigentlich. WDR eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Also, ja, man muss, um den Staat zu überwinden, doch die Institutionen infiltrieren. Wie soll es denn sonst gehen, hä? Ja, aber sollten sich die Institutionen eigentlich nicht gegen genau solche Leute wehren? Weil stellt euch vor, so was Ähnliches käme von jemandem aus der AfD. Da wäre der Teufel los. Fliegenschiss. Ja, aber das gibt doch das hier dagegen. Dieses eiserne Gesetz der Politik, dass Institutionen immer von einer kleinen Gruppe von ihren Feinden von außerhalb kontrolliert werden. Bürokratien und Institutionen. Und da passt es drauf ganz gut. Also. Hahaha, wie jetzt alle ausrasten. Ich dachte, WDR steht für widerlich deutscher Rundfunk. Ja, das ist mir echt ein Rätsel. Warum ist so jemand da in. Oder weiß Deutsch rechts. Robert Conquest's Three Laws of Politics war das mit The simplest way to explain the behavior of any bureaucratic organization is to assume that it is controlled by a cabal of its enemies. WDR Schachmatt. Ja, das fand ich hier ganz interessant. Menschen, die Satire gegen eine 16-Jährige lustig finden. Oder finden jetzt Satire gegen 60 plus nicht lustig, weil es sie plötzlich persönlich verletzt. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Es hat sie nicht richtig verstanden und ich finde, ich muss direkt darauf hinweisen, gegen eine konkrete 16-Jährige fand das auch nicht gut, was da teilweise da, aber gegenüber Satire gegen 60 plus alle, pauschal alle, ja, das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Genau. Ich dachte, da würden solche Leute gerne gegen kämpfen. Ne? Die Beschreibung ist schon richtig, aber es ist auch richtig, so zu sein, so zu handeln. Ja, genau das, was Price gerade gesagt hat. Das ist ja eigentlich deren Regelwerk. Ne? Also dieses Ding von wegen, das eine ist ja nur eine Person und die macht ja irgendwelche Dinge und das kann man ja kritisieren. Und außerdem, das ist ja jetzt hier auch ein spezieller Bezug, steht jetzt zwar nicht der Name drin, aber ich habe das so ähnlich halt von vielen Leuten gelesen, mit der Dieter-Nuhr-Geschichte. Ne? Also das, was da gemeint ist mit Satire gegen einen 16-Jährigen, ist die Dieter-Nuhr-Geschichte, wo sich diese Clique ja alle unglaublich drüber echauffiert haben. Und jetzt versuchen sie das ein bisschen umzudrehen, so nach dem Motto, ja, bei der Sache, da fand ich das alles in Ordnung und jetzt richtet euch plötzlich auf. Aber das ist ja eben genau das Ding. Nach deren Regelwerk ist es ja auch ein Riesenunterschied. Aber beachten sie dann die eigenen Sachen. Ja. Und genau. Was man ja auch noch sagen muss, ist, dass diese Satire gegen die 16-Jährige aus dem Lager als unmöglich, sofort unterbinden, schrecklich, bla bla bla, auch angegriffen wurde. Und jetzt wundert sie sich, dass das ähnlich geschmackloses Zeug aus der anderen Ecke auch angegriffen wird. Ja, und die Parallelen hören sogar da nicht auf, weil das war beim Dieter Nuhr ja auch eine Sendung im Öffentlich-Rechtlichen und da hieß, das hat es ja auch geheißen, das könnte ja wohl nicht angehen im Öffentlich-Rechtlichen und dass man dafür, das war ja genau das Ding mit vertauschten Rollen, die haben sich alle darüber aufgeregt, dass man dafür einen Rundfunkbeitrag bezahlen muss plötzlich. Und ja, ich glaube, die gefordert haben, dass der Nuhr nicht mehr auf dem Schirm darf oder so. Also, ja. Unmöglich. Und jetzt haben sie den Kram halt eben verdreht, ja. Und also, ich finde es auch ziemlich interessant, ehrlich gesagt, weil also, aber es funktioniert nicht. Den Fehler meines Erachtens nach, den sie begangen haben bei der ganzen Sache, ist, dass sie es mit Omas gemacht haben und nicht mit den Opas. Also. Das, ja, ist es so. Aber es fährt halt die Oma im Hühnerstall-Motorrad, ne? Nicht der Opa. Das ja, da waren sie dann nicht progressiv genug, um das mal zu genderswappen. Ja, nee, aber das wäre doch wieder, dann hätte es ja wieder geheißen, ach ja, alte Rollenklischees. Der Opa fährt Motorrad, was macht die Oma, die kocht oder was? Mein Opa verprügelt seine Oma im Hühnerstall. Ja, da hätte man häusliche Gewalt und Greta in einem. Genau. Wir brauchen noch so eine App vom Bundesministerium für Familie, wo wir eingeben können, wie viele Omas wir haben und dann sagt die Oma... am Seil hinterm SUV her. Vielleicht. Dann sagt ihr uns genau, sagt ihr uns, wie viele von den Omas mit dem SUV zum Arzt waren, ja. Genau. Und will ich das wissen? Und um das nochmal kurz zu Ende zu bringen, diese Dame habe ich übrigens dieses Jahr schon kennengelernt, weil die war nämlich auch bei diesem Journalistenkongress in Hannover, bei dem ich war. Mal so zur Einordnung. Heide Robin. Hier haben wir nochmal den Herrn Gensing, der auch sowas ähnliches sagt, nämlich genau mein Humor. Leute, die sich sonst gerne von Staatsfunk und vermeintlich fehlender Meinungsfreiheit sowie Satire, die alles dürfe, schwadronieren, fordern beim Umweltsaulied umgehend Sanktionen der Politik gegen den WDR. Also die fordere ich auch unabhängig von Umweltsäulen. Also. Ja. Na ja, gut, ich meine, sagen wir es mal so, an Meinungsfreiheit fehlt es nicht, ja. Das mit der Umweltsau ist ja nicht das einzige Beispiel für Großelternbashing, Elternbashing, ja. Und das geht ja alles in, das kommt halt alles aus einer politischen Ecke und da findet keine Zensur statt und sollte es meiner Meinung nach auch nicht. Mhm. Ja, nur das Problem ist halt wieder, dass die Leute da auf dem einen Auge blind sind, ne? Ja. Wie auf dem ZDF-Poster. Das ist ja, halt von einem Auge zu und dann. Das ist ja auch von Herrn Gensing sofort wieder Narrativretterei, ne? Das ist ja das, wofür er gut ist. Also er sortiert das ja jetzt hier ein in dieses Ding mit dem Staatsfunk, wo er dann, das ist ja deren Herangehensweise, dass sie sagen, nee, durch den Rundfunkbeitrag ist ja die Staatsferne gerade gegeben und deswegen ist der Rundfunk ja unabhängig. Und deswegen geht er hier halt auf dieses Ding von wegen Sanktionen der Politik. Und das aber ist halt eben. Sollen die, glaube ich, sein vom Kapitalismus oder das nicht? Das ist halt eben so ein Ding, das ist mir scheißegal. Die Politik, es braucht einfach dieses. Ja, wir brauchen keine Staatsmemes, wir brauchen keine Staatssatire, das brauchen wir alles nicht. So, das können die Leute machen. Das können irgendwelche Künstler machen, die das gerne machen wollen. Und heutzutage können die das auch alle ins Internet stellen. Die brauchen dafür keinen WDR oder irgend sowas, um das zu finanzieren und auszustrahlen und so. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und wir brauchen auch keinen Narrativretter, der den bestimmten politischen Gruppen, die da gerade in Mode sind, irgendwie ihre Erzählweise rettet. Brauchen wir auch nicht. Müssen wir auch nicht Allgemeinwohl finanzieren. Das können die Leute auch machen, so wie sie meinen. Ja, wenn die Staatsmedien halt ausgenutzt werden von den politischen Gruppen, die gerade in Mode sind, wie du es ausgedrückt hast, um Kampagnen zu betreiben, dann ist das keine politische Ferne. Also zumindest so, wie ich es verstehe. Und das meine ich halt mit der Einseitigkeit. Ja, und aus welcher Ecke diese Kampagne kommt, ne? Fridays for Future haben wir ja auch schon erwähnt. Ja, das ist ja keine Kampagne, das sind immer wichtige Themen, die dann auf den Plan kommen, MeToo oder so. Genau, wichtige Themen. Ja, wichtig. Genau. Ist das eine Kampagne an sich, dass es Kampagnen wären, das wird ja sicher schon nicht zugegeben. Ja, das mit der Staatsferne, also das ist ja auch schon alleine deswegen nicht gegeben, weil ja die Parteien auch in den Rundfunkräten mit drin sitzen, also in den Gremien, die das halt alles beaufsichtigen. Und wenn alle Parteien nach Wahlproports vertreten sind, ist es, ich finde es auch nicht toll, aber es hat schon eine gewisse Berechtigung dadurch, aber das ist ja auch nicht der Fall. Ja, und so wird das ja auch gerechtfertigt, ne? Dass man dann halt sagt, ja, das ist ja demokratisch dann legitimiert, wenn das die Parteien sind, aber das sind ja nur ja, Regierungsparteien, oder man was? Kann sich auch darüber streiten, weil wenn sie das nämlich runterfahren mit den Parteien, dann, was sie dann hochfahren, sind dann die NGOs und da haben wir dann halt auch wieder Politik noch und nöcher, weil das sind dann so Sachen wie die DTIP zum Beispiel in Niedersachsen, das sind irgendwelche Frauen hier, Big Vagina NGOs und lauter solche Dinge, ne, also das ist ja jetzt auch nicht so Gewerkschaften, alles mögliche Zeug, also das sind ja auch keine Sachen, die keine Politik betreiben, die betreiben auch Politik, es ist halt keine Parteipolitik, aber es ist auch sowas und davon sind die auch nicht unabhängig, weil auf die Leute sind die auch angewiesen, dass sie das alles gut finden, was da betrieben wird. Das Einzige, wovon die wirklich unabhängig sind, sind die, die es bezahlen müssen. Von denen sind sie wirklich unabhängig. Denen können sie auch von früh bis spät sagen, dass alles scheiß Nazis und was weiß ich nicht was sind. Das schlägt sich dann nicht groß nieder, ja. Von denen sind sie auf jeden Fall unabhängig. Genau. Abhängig sind sie von der Politik, dass sie entscheidet, dass die Gebühren weiter gezahlt werden müssen. Und das ist auch dann ihr Publikum, ja. Ja, das hier war nochmal so ein Ding mit auch Herrn Gensing, der hier so ein Bild verteilt hat, wo so ein Demonstrationsschild retuschiert wurde, wo dann auch irgendwas mit von wegen die Oma abschaffen oder irgend sowas dann da drauf retuschiert wurde, auch wieder in einer Art und Weise, dass man es eigentlich nicht für richtig halten kann, also nicht für ein wirkliches Foto halten kann, also richtig schlecht retuschiert. Aber das ist natürlich auch wieder eine Steilvorlage für die Leute, um hier zu sagen, Faktencheck zu betreiben und zu sagen, dass da irgendwie die Hysterie weiter angeschwürt wird, so wie hier in dem Ding geschrieben wird. Und das war halt auch so ein Ding, was jetzt im Zusammenhang mit dieser ganzen Oma-Geschichte hier gesagt wurde, dass das ja alles jetzt, die Leute jetzt alle dem rechten Narrativ hier auf den Leim gehen, koordiniertes Narrativ, den Rechten im Netz und so weiter und so fort. Und ja, das ist einfach der koordinierte Eindruck, den man einfach aus dem, was da passiert, bekommt, ja. Also es ist natürlich klar, dass es wieder so dargestellt wird. Und natürlich ist es einfach, irgendwelches Propagandamaterial zu nehmen und damit das einfach wegzuwischen, ja. Aber ich meine, die Kampagne, es gibt keine gesteuerte Kampagne. Also vielleicht gibt es die, ich habe sie nicht mitbekommen, von der rechten Seite das zu behaupten. Aber ich behaupte einfach mal, es gibt eine gesteuerte Kampagne, dass es tatsächlich so ist. Weil es taucht auch alle paar Monate wieder in den Medien auf und es kommt immer aus der gleichen Ecke. Ja, aber das muss man denen nicht extra sagen, dass sie das machen sollen. Also diese antideutschen Leute und so, die machen das von sich aus alle Nase lang. Die kommen nicht mehr runter von dem Trip. Das ist halt so. Ne? Also da muss man, glaube ich, auch nicht zu viel reindichten. Aber ja, sie beschweren sich hier im Endeffekt darüber, dass der öffentliche Rundfunk nicht den Leuten einfach sagt, so, ja, leckt uns am Arsch, so, ist alles gerechtfertigt, Double Down, Halligalli, ne? Und meinen dann hier, dass es halt System- und Lügenpresse quasi ist, wenn man jetzt sagt, dass das eine schlechte Idee war mit dem Satire-Clip und dass die legitimiert es dann und legitimiert die Propagandaseiten. Und das Schönste war natürlich, was jetzt direkt darunter kommt. Na, habt ihr eine Idee, was direkt darunter kommt? Jemand eine Idee? Kommt zu uns, wir hassen Omas nicht. Oder was? Nee, jetzt im nächsten Kommentar, meine ich. Also ich sag mal, ist die gestorben? Als Hinweis, wir sind ja hier bei rechts und Kritik an Medien und so von rechts, woher kommt die wohl? Gamergate? Von Bots. Ja, Gamergate natürlich. Oh nein. Das Ganze erinnert mich irgendwie an Gamergate. Da hat ja auch eine Trollarmee den Diskurs verschoben und den Eindruck erweckt, Aktivisten würden mit den Medien gemeinsame Sache machen. Den Eindruck erweckt. Natürlich war das von der Alt-Right größtenteils inszeniert, ne? Wisst ihr Bescheid. Größtenteils, also das heißt, dass ein Funken war so. Im Land stand. Also. Es ist Alt-Right hat Friday for Futures gegründet, ja? Es ist beängstigend, dass der Originalsinn und Kontext praktisch unbekannt ist, ach was. Auch in unserer Bubble, ach was. Hier wurde einfach mal Realität umgeschrieben. Genau, das fand ich so unglaublich nett. So dieses Nicht-Reihen, dass man das selber betreibt. Ja, aber auch die Gamergate-Zeitmaschine, ne? Ist real. Ja. Hier wurde Realität umgeschrieben. Ja. Wir sind da. Wenn für die Realität Leute, wurde umgeschrieben, um den Leuten das zu ermöglichen, so einen Krempel zu behaupten. Dafür wurde Realität umgeschrieben. Und auch nicht die Troller mehr den Diskurs verschoben, sondern die Journalisten und die Aktivisten haben den Diskurs verschoben, nämlich in Ablage P. Und da ist er dann ist dann eskaliert. Ablage P ist heute aber auch das Gericht. Ne? Ich habe jetzt gelesen von dem Reitschuster, der hat berichtet, dass den Gensing ihn verklagt hat. Ich bin gespannt, weil dann... Die Politiker verklagen jetzt auch den einfachen Bürger mit so einem Bullshit. Also, ja, komische Entwicklung. Vor allem der Reitschuster hat nach eigener Aussage nur ein Zitat von Gensing gepostet. Ne? Also, ja, genau. Und das korrigiert oder so. Ne? Was wollte er dann immer wegen Urheberrecht oder was? Ist auch Quatsch. Ne? Das kann ich so genau. Ja. Wir werden es sehen, aber ich glaube nicht, dass der Gensing irgendwas da zu gewinnen hat. Würde mich schon wundern, ja. Die Tränen der Umweltministerin von 1995. Ach, genau. Ja, okay. Angelika Merkel? Genau, ja. jetzt begeben wir uns ins Jahr 1995. Der Gamergate-Zeitmaschine. Genau. History. Wir haben das verändert, ja. Wir haben damals die arme Frau zum Weinen gebracht. Der Helmut hat gesagt, hier, Gamergate, mach die Angela fertig. Und dann haben wir gesagt, das, was du dir ausgedacht hast, Angela, das machen wir nicht. Feuer frei. Ja, also auf jeden Fall, das ist ja ein Bericht aus der Welt über eine Kabinettssitzung damals im Kabinett von Helmut Kohl, wo die Angela Merkel die Umweltministerin war. Und hier ging es um Fahrverbote wegen Ozon, wo die Angela Merkel für Fahrverbote war. Und der Helmut Kohl hat gesagt, nee, Angela, machen wir nicht. Und wie hier in dem Artikel steht, auch die Minister, die eigentlich auf ihrer Seite waren, haben ihr dann nicht den Rücken gestärkt und dann soll sie wohl geweint haben. Ach so, hör mal zu, Mädchen, wir sind ja nicht Wartengrün. Du kannst doch mal die Klammer halten, hat er gesagt. Ja, und das finde ich einfach nur eine lustige Anekdote auf jeden Fall. Weil, wenn man sich mal überlegt, was für eine Gummiperson die Frau in der Zeit danach geworden ist, ne, die auf jeden Zug irgendwie aufspringt, was ihr zur Macht erhält, irgendwie hilft. Da war es vielleicht das letzte Mal, dass sie irgendwie was haben wollte, was ihr sinnig erschienen ist und wofür sie dann mal so eine Demütigung hingenommen hat. Also. So was Schlimmes. Ja, auch Kanzler dürfen weinen. Im Chat sagt gerade Antamaru, ich kann mir die gar nicht weinend vorstellen. Dito, das geht mir auch so. Ich kann mir die mal kacken vorstellen. Wenn Klimaforscher die Welt regieren würden. Hier haben wir einen Artikel, der darauf abzielt, uns zu erklären, dass wie wir unser Leben führen würden in einer grünen Technokratie. Eine CO2-Abgabe macht Technologien wie Wind und Solar wettbewerbsfähig. Alles, was neu gebaut wird, sollte CO2-frei sein. Alle Länder sollten eine Bilanz der Schäden erstellen. Wir sollten den Fleischkonsum auf 600 Gramm pro Woche reduzieren. Es braucht öffentlichen Verkehr und bessere Telefonkonferenzen. Unsere Biosphäre muss geschützt werden, damit sie Kohlenstoff speichern. Wir müssen unser Agrarsystem verändern und Produkte sollten eine CO2-Kennzeichnung bekommen. Wir brauchen Politiker, die unsere Interessen vertreten. Ja, wow. Ja, und das war jetzt das Parteiprogramm der Grünen. Liest du dann jetzt die 9 Punkte vor, die die Forscher sagen? Nee, das sind die Punkte. Oh! Was für ein Zufall. Ja. Ja, wird Freiheit abgeschafft, ne? Der Trump hat eine Rede gehalten, die ungefähr so ein bisschen klingt wie das, was der Stoiber damals über den Transrapid abgelassen hat. Ein Gestotter und Gestammel. Also unten, das hat er im Text, ist da auch ein Ausschnitt, der in Original Englisch ist. Und mal rein gucken, was er da so sich gegeben hat. Wo ist das so schnell finde. Wenn Sie in München. Ja, genau. In den ICE zum. We have an economy based on wind. Das alleine schon. Ja, er wahrscheinlich. Wer behind us tut Wind? Er hat eine economy based on heiße Luft. Und heiße Luft, genau. I am a windmill. You know, I know windmills very much. I've studied it better than everybody. Anybody. I know it's very expensive. They are made in China and Germany mostly. Very few made here. Ja, in Amerika stellen sie auch welche her. General Electric bauen die, ne? In Amiland. Wo war ich? Almost none, but they are manufactured tremendous, if you're into this. Tremendous fumes. Fumes ist doch Geruch, oder nicht? Fumes, Abgase. Abgase, okay. Abgase. Guess it's us fuming into the atmosphere. You know, we have a world ride. You know, we have a world ride. So you remember that one, the world part. Compared to the universe, yeah. The world is tiny compared to the universe. So tremendous, tremendous amount of fumes. And everything you talk about, the carbon footprint. Fumes are spewing into the air, right? Spewing weather, it's in China, Germany, it's going into the air. It's our air. Their air, everything. Right? Also was ein Durcheinander, oder? So they make these things, and then they put them up. Er redet da von globaler Almiende, also weißt du, dass halt dass die Luft ja allen gehört und dass jeder irgendwie... Das ist der gleiche Trump, der das... Ja, man versteht das schon, das gut, wie man den Stolper auch verstanden hat, ne? Ja, das ist schon sehr durcheinander, was er da gestammelt hat. Wahrscheinlich ist der Teleprompter ausgefallen oder so. Ja. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat er gesagt, ja, die Windkraftwerke werden hauptsächlich in China und in Deutschland hergestellt und bei der Produktion entstehen sehr viele Abgase und die verpesten dort die Luft und deswegen ist es nicht gut für uns, weil wir in einer großen Welt leben. Bla. Aber er hat auch gesagt, wir für ein Economy based on Wind. Ja, das ist auch nicht, aber der Rest ist ja relativ eindeutig. Also, ja, er sagt ja, wir werden eine Ökonomie haben, die auf Wind basiert. Also wenn so, wahrscheinlich ja, also, sie ja. Zu viele von den Dingern irgendwie dahinstellen. In Hawaii bauen sie die gerade wieder ab oder haben sie abgebaut schon längst? Ja, das ist ja bei denen auch immer ein Argument so. Und was ist, wenn der Wind ausfällt, dann geht die Wirtschaft kaputt. Und dann imagine my shock. Was ist so? Ja, nee, er hat gesagt, dass die Abgase entstehen, wo die produziert werden. Ja. Also, keine Ahnung, aber was wird denn hier rein? Große Menge Abgase und alles. Sie sprechen über den CO2-Fußabdruck, aber die Abgase in der Luft, richtig? Die Gasen, ob jetzt China, Deutschland, it's going into the air. Also es ist in der Luft. Also, und der Faktencheck war, dass die meisten Anlagen doch in Amerika hergestellt werden, nicht in China und Deutschland. Ja, aber guck mal, das sagen die immer, dass Trump so hasserfüllt ist. Und hier sagt er, you know, we have a world, right? Wer würde denn damit jetzt sagen, nee, das ist jetzt aber nicht richtig. Ja, aber Ewe hat gesagt, we. Und damit meinte doch bestimmt die White Supremacist Capitalist Patriarchy, oder? Achso. Und sie nennen mal eine Sondersendung dazu. Who is this we? I feel no longer included in Mr. Trump's we. Alte Windräder, ein ungelöstes Müllproblem. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Und zwar ist es ja so, dass die Firmen, die das Betrieb, diese Windräder betreiben, irgendwie nach 20 Jahren sich auflösen und verschwinden, sich aus dem Staub machen, dann stehen die Dinger da rum und werden zum Müllproblem. Die Flügel ja, häufig aus das ein Problem A für die Kommunen. Wenn es auf städtischen Grundstücken ist oder B, für die Leute, die das Grundstück verpachtet haben, weil die dann für den Rückbau zuständig sind. Und ja, das zweite Problem. Weil das ZDF sich das eine Auge zuhält und bestimmt garantiert nicht drüber berichtet, dass nicht alles zurückgebaut wird. Es wird nur alles zurückgebaut, was maximal bis ein Meter unter der Erdoberfläche ist. Und die Anlagen gehen bis zu teilweise 15 Meter unter der Erde. Das ja, sie meinen, sie könnten, das nach, sie könnten die alten Geräte irgendwie nach Osteuropa verscherbeln oder so. Finde ich eine ganz komische Idee. Also entweder sind die dann aufgebraucht, sind durch oder so oder nicht. Dann kann man es auch weiter betreiben und was sie nicht verscherbeln. Ja, ich habe mir die ganzen Rechnungen angeguckt, ob man die Dinger abbaut und vor Ort verschrottet, abbaut, wohin transportiert und verschrottet oder abbaut und irgendwohin. Das rechnet sich alles wirtschaftlich nicht. Ja, das meine ich, ist vielleicht auch der wichtigste Punkt dabei, dass das nämlich vielleicht von Anfang an sich nicht gerechnet hätte, wenn man diese Rückbaukosten oder Entsorgungskosten damit einbezogen hätte. Dann hätte man das gar nicht erst angefangen, diesen Quatsch mit den Windrädern. Ne? Die Rückbaukosten wurden mit einbezogen, allerdings mit einem sehr geringen Anteil. Die Rücklagen sind nicht ordentlich besichert gewesen. Die hatten keine strengen Auflagen und deswegen sind sie teilweise nicht vorhanden. Und nochmal, beispielsweise, wenn man bis zu 10 Meter, 15 Meter irgendwas entfernen muss, unter der Erde ist es halt teurer, als wenn man nur die Kabel, die über der Erde sind, entfernt und bis zu 1 Meter unter der Erdoberfläche. Ja, dann ist man von irgendwelchen Recyclingpreisen ausgegangen, dass man die Materialien halt wiederverwerten kann. Und dann sind halt so Sachen nicht einbezogen worden, wie die stehen halt teilweise auf Hügeln, die nicht so einfach zugänglich sind. Und wenn da halt großes Abbaugerät, was notwendig ist dafür, um diese riesen Dinge abzubauen, herangekarrt werden muss, ist das nochmal ein zusätzlicher Kostenblock. Und wenn man sagt, okay, unterm Strich kostet ein Rückbau von von einem Windturm 90.000 Euro. Lieber. Sorry. Nee. Das ist unrealistisch. Also schwieriger sind wohl die Flügel mit den Verbundstoffen aus Glasfaser und noch anderem Zeug. Was ein Glück, dass wir den ganzen Stress nicht schon mal hatten bei der Atomindustrie. Da hätten wir sonst draus lernen können. Wir brauchen einfach einen 3D-Schredder. Wir haben einen 3D-Drucker und wir brauchen einen 3D-Schredder. Das ist mal eine gute Idee. Eben. Und den mit einer Drohne hinfliegen. Und dann müssen wir nur Elon Musk anrufen. Der macht das schon. Ein Vaporisateur. Man steckt die einfach in den Hyperloop und schießt die Dinger dann dahin, wo sie verschrottet werden. Genau. Ja, kommen wir kurz in die Niederlande. Die Niederlande ist ja sehr geprägt gewesen durch Proteste wegen diverser Klimaaktionen, weil die Regierung sich entschieden hat, ein Klimabudget strenger auszulegen, als wie es die Jahre vorher war. Und das hat die Planung von allen Unternehmen aus den Bausektoren, aus den Agrarsektoren und sehr vielen anderen, alles was irgendwie gebaut wird und in Anführungszeichen klimaschädlich ist, CO2 emittieren würde, zusätzlich beeinträchtigt. Und parallel gab es jetzt eine Gerichtsverhandlung, die seit 6 Jahren gelaufen ist. Das war eine Umwelt-NGO gegen Shell exemplarisch, weil es wurde ja das Pariser Klimaschutzabkommen abgeschlossen und Holland hat sich dem ja akzeptiert das ja und hat sich dem ja freiwillig unterworfen. Und aufgrund von, und das ist ja ein Klimaschutzabkommen, was an sich ein Agreement ist, dass man das keine rechtlich bindende Wirkung hat, sondern die nationale Gesetzgebung wird dann halt im politischen Prozess angepasst und entspricht dann diesem Pariser Klimaschutzabkommen. Aber jetzt ist tatsächlich so, dass das höchste Gericht sich auf diese Pariser Klimaschutz-Rahmenbedingungen berufen hat in seinem Urteil dazu, mit der Begründung, dass es ja politisch akzeptiert sei und auch wenn es noch nicht in nationales Recht umgewandelt sei, wäre das dem gleichzustellen. Das ist schon mal ein Knaller. Und jetzt sieht es so aus, dass die Regierung zwingend in ihrem Budget für das, also in ihrem Budget und in ihren Rahmenplanungen, regularischen Rahmenplanungen, was die Baugenehmigung und solche Sachen angeht, für nächstes Jahr berücksichtigen muss, dass sie diese Rahmenbedingungen 100% berücksichtigen muss. Das heißt, sie können nicht mehr sagen, okay, wir haben einen Spielraum von 25%, den nutzen wir aus, sondern nein, wir halten uns 100% dran und nicht nur 100% an den Plan, um dieses Ziel zu erreichen, sondern nein, das Ziel greift jetzt hart. Und das Ziel ist, Moment mal, das war bezogen auf das Jahr 1990, ja, also vor 30 Jahren, ja, 25% weniger CO2 gesamtwirtschaftlich auszustoßen als vor 30 Jahren. Heide, so. Also und das müssen die jetzt regularisch und parlamentarisch und politisch im Land durchsetzen, was heißt, dass dieser temporärer Stopp für neue Flächenvergabe im landwirtschaftlichen Sektor, Bauprojekte, die gestoppt wurden, Neubauprojekte, die nicht genehmigt wurden, das war ja alles nur temporär. Die werden jetzt nicht nur nicht genehmigt werden, sondern da wird es, das wird noch weitere wirtschaftliche Folgen haben. Ja, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ist. Ich habe Zahlen gesehen von 8-15% der Projekte, die für das Jahr geplant waren, die dadurch gecancelt werden würden. Das ist wirtschaftlich extrem signifikant. Ja, es ist also, so eine Art von, das ist ein absoluter Knaller. Und Science-Fiction-Wunschgesetzgebung, die man dann einfach durchzieht sozusagen, obwohl die Bedingungen vielleicht gar nicht geeignet sind oder so. In dem Artikel wird natürlich nur Bezug drauf genommen auf die Zahlen, die ich gerade genannt habe. Also nicht auf den wirtschaftlichen Schaden, sondern auf das Pariser Klimaschutzabkommen und auf das NGO. Und dass es halt um Shell ging, weil quasi die Klage war quasi, dass Shell ein Geschäftsmodell verfolgen würde, was dem Pariser Klimaschutzabkommen widersprechen würde. Und der Staat würde dies begünstigen. Weil der Staat Shell sagen würde, okay, theoretisch müsstest du bei 100% Schluss machen und wir dürfen dich nicht mehr genehmigen. Aber wir, wie gesagt, die haben in der Regel immer 25% Spielraum ausgenutzt. Und das haben alle gemacht. Wir machen das in Deutschland auch. Also wenn wir bei 100% Schluss machen würden, also ich meine, das ist wirklich krass, dass sie das jetzt durchziehen und mal gucken, ob das politisch im politischen Prozess nochmal gestoppt wird nächstes Jahr. Aber die politischen Parteien in den Niederlanden stehen ja hinter diesem Projekt. Also es ist hart, sage ich dazu, hart. Und das ein großes Problem, was die Niederlande auch haben, neben dem ganzen Bausektor und dem Agrarsektor, ist, dass die ein sehr großes Durchlieferungsland sind für Ölprodukte, Gasprodukte, also nicht nur Gas und Benzin, sondern halt auch andere Ölprodukte, Chemieprodukte durch die Hafentätigkeit. Und das wird auch alles in dieses Budget mit einberechnet. Wow, das heißt, die werden wahrscheinlich sich dann andere Häfen suchen, die ansteuern. Also das wird ein sehr harter Schlag werden für die Niederlande. Das ist sehr traurig eigentlich. Kommen wir von den Niederlanden zu einem Bordell. Da gibt es ja keinen Zusammenhang. Das Bordell Artemis wird von der Justiz beobachtet. Die Frauenrechterin Seyran Ateş hat es stets verteidigt. Ein Mailwechsel nährt die Vermutung, sie könnte Geld vom Betreiber angenommen haben. Mittlerweile hat sie das auch eingeräumt. Also, ich dachte, dass das öffentliche Infos wäre. Wusste ich nicht. Also. Das ist mittlerweile ja bekannt, ja. Auf jeden Fall waren es irgendwie 14.000 Euro, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Oder waren es sogar 40? Weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit 4. Und ja, sie hat gemeint, das liege daran, weil sie als Selbstständige so unregelmäßiges Einkommen hat. Deswegen wollte sie nicht zur Bank gehen. Hat sie gemeint. Ja, kann gut sein. Als Journalist hat man ja einen schlechten Ruf heutzutage. Wo soll man dann die Kreditfähigkeit hernehmen? Ja, aber es ist ja schon, ich hätte sie sich ja auch denken können, dass sie das in den Arsch beißt, wenn sie weiß, was der Typ macht. Also natürlich. Ja, wobei, liberales Land. Weißt du? Ja, auf der anderen Seite, klar. Also, nur Bordellbetreiber sind selten, halt haben selten saubere Hände. Ja, das stimmt. Apropos saubere Hände, Verband beklagt Versuche der politischen Einflussnahme, Bibliotheken in Deutschland. Das ist nur eine sehr kleine Kurzmeldung, aber da ja hin und wieder das abgesprochen wird, dass es einen Kulturkrieg gibt, dachte ich mir, ja, das ist Beweisstück Nummer A17. Also, dass es eben dieser nicht vorhandene Kulturkrieg sein muss, von dem man nie hört. Und was wurde hier konkret versucht? Ja, dass du halt Vorstellungen, also Leseabende und dass du verschiedene Bücher halt in die Bibliothek reinhaust und so Sachen. Also dass man bestimmte Bücher irgendwie prominent präsentiert oder dass man andere Bücher gar nicht aufnimmt. Denk mal eher das mit den, Veranstaltungen, dass man die Veranstaltung nicht mehr frei vergibt, das habe ich ja schon mitbekommen. Das finde ich auch sehr schade, weil das ist an sich in der heutigen Zeit noch ein sehr guter Sinn für die Bibliotheken, dass sie quasi einen Raum darstellen können, den man nutzen kann, um da eine Veranstaltung zu planen. Im gewissen Rahmen natürlich. Ich denke mal, das sind auch so Sachen, wir haben es ja auch im amerikanischen Diskurs gesehen mit dem Decolonize the Libraries, mehr Schwarze, mehr Frauen, mehr Trans und so und weniger Goethe oder irgendwelche anderen alten weißen Nazi-Dichter. Abel, mach doch mal einen Leseabend mit deinem Buch. Ja, Autorenabend. Eine Lesereise. Geh doch mal zu deiner örtlichen Bibliothek und frag mal nach, ob das möglich ist. Können wir direkt einen Feldversuch starten. Kann ich bei Ihnen mein Kindle auspacken? Ja, komm, der Buchversion kommt ja noch. Also so. Die richtige Papier. Es ist mir völlig egal, wie du dein Ding da nennst. Aber den packst du hier in der Bibliothek nicht aus. Und warum sagst du das? Etwa weil Neid am Beginn jeder Verfolgung von Minderheiten steht? Deutsche, wehrt euch, lest nicht auf Kindle. Steht auf dem Schild. Ja. Neid, das war doch das, was der Karl Marx auch in seinem Buch verarbeitet hat, ne? Sein Neid, oder? Ja, auf jeden Fall, der Neoliberalismus ist schuld an einem Übel, wisst ihr Bescheid. Ja, weil die Leute so neidisch sind. Aber gleichzeitig ist es totaler Bullshit anzunehmen, dass irgendwelches Gemecker über alte weiße Männer irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Ah, okay. Der Neoliberalismus ist der Motor, ist so eine kindliche Herangehensweise. Ich meine, Gold horten und Edelsteine und Reichtümer, das machen Menschen schon, seit es irgendwie Schatzkammern gibt oder Höhlen, in denen man den Scheiß verstecken kann. Das, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass man da Neoliberalismus für braucht. Ja, aber Neoliberalismus ist eh so ein Gummibegriff. Jeder, der nicht genau weiß, was er sagen will, benennt einfach irgendwas, was nicht so gut ist und sagt dann, das ist die Schuld vom Neoliberalismus. Ja, und ich finde das vor allen Dingen so geil, dass sie hier schreiben, würden Differenzen immer hierarchisiert und damit auch schlecht ausgehalten mit Wettbewerb und Wachstum und so. Das habt ihr genau falsch verstanden. Die Leute, die gegen Wettbewerb und Wachstum sind, das sind die, die meinen, hier alles, was die Leute irgendwie haben, haben sie wem anders gestohlen und deswegen sind es Differenzen. Wir wollen die totale Verteilungsgerechtigkeit oder Gleichheit und alles. Und die, ja, aber diese Lilly Gast, die hätte niemals Psychologin werden dürfen, weil jetzt entsteht eine Hierarchie zwischen mir und ihr und eine Differenz und sie steht jetzt über mir in ihrem psychologischen Fachwissen und damit ist sie, also Hitler 4.0, also anders geht ja gar nicht. Die tritt doch nach unten. Genau, die tritt auf mich hinein. Nein, es ist ein absolutes Quatschargument. Aber gesellschaftliche Vielfalt. Deutschlandfunk auf jeden Fall. Total wichtig. Ach, schon wieder. Gemeinwohl. Oh. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe den mal mitgebracht, den Artikel, weil er so unterirdisch war. Und das fängt ja auch schon hier am Anfang an. Mit entsprechenden Schuldbekenntnissen und so ein Scheiß, wie schlimm die Männer sind. Ja, ist vielleicht nur ein Lesetipp. Ich weiß nicht genau. Wer sich mal ein bisschen aufregen möchte, der sollte das lesen. Das Forum war vielleicht ganz interessant, da sind irgendwie fast 1000 Kommentare oder so eingegangen. Das ist vielleicht interessanter als der Artikel selber. So, das sind einfach nur eine Anreihung von Klischees, ne, über Männer. Und die sind alle. Aber auch wieder, würde man sowas über Frauen schreiben? Ey? Ja, es würde man mit einer frischen Überschrift. Es läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass es irgendwie so nach dem Motto, die haben keinen Sex und deswegen werden sie aggressiv, ja. Aber wie geil auch, ne? Das ist doch auch sowas, was die Feministinnen immer bejammern, dass ihnen jemand unterstellt, sie würden zu wenig vögeln oder sie müssten mal wieder gevögelt werden oder so. Ja. Warum kommen wir jetzt auf der anderen Seite mit dem gleichen Schwachsinn um die Ecke? Ja, die Insel das wird davon sich ein bisschen behaupten, aber ja, trotzdem ist das natürlich ein dummes Argument. Also, das reicht ja nicht. Ja, der ewige Insel. Also, weißt du, dafür, dass wir die ganze Zeit davon von Hassrede sprechen und wir mögen das Konzept ja eigentlich nicht so arg, aber wenn ich mir das Konzept jetzt zu Herzen nehmen würde und auf den Begriff Insel gucken würde, wo wird denn Insel überhaupt nur annähernd positiv oder nur neutral irgendwo in einem Artikel verwendet? Also als Beschreibung und nicht als abwertende Beleidigung gegenüber den gefühlige Jammerlampen. Also, Alter. Ja, Männer sollen wieder weinen und dann sind sie Jammerlappen und dann, was weiß ich, sollen sie Gefühle zeigen, dann sagen sie sowas als Insults, dass sie das als scheiße finden und dann sind sie Jammerlappen und dann sind sie irgendwie Loser und kriegen einen ab und so weiter. Ja, sicher, genauso andersrum wird es bei Frauen eben nicht gehen. Ne? Vor allem diese Zuspitzung dann auf die Sexualität, dass das irgendwie das große Defizit wäre. Dass da irgendwie alles verursachen würde, das ist irgendwie lachhaft. Ne? Und es ist wirklich schade, dass es immer noch durchgeht, aber ich habe das schon mal gesagt, vielleicht geht das nur in der freien Version durch und in der Bezahlzeit nicht mehr oder so. Die Artikel hinter den Paywall, es scheint irgendwie besser zu sein. Das ist halt auch Hatebaiting. Das darf man ja nicht vergessen. Oh yeah. Ja, ich fand die Überschrift fand ich einfach klasse, weil den Finanzsektor vergesellschaften, das kennen wir noch von Politikern wie, Kevin Kühnert, Tyler Durden. Ich wollte eigentlich Adolf Hitler sagen, aber nein. Finanzsektor vergesellschaften, das ist halt auch immer bei Menschen, die sehr wenig von Wirtschaft verstehen, will man dann, dass der Staat das den Bankensektor regelt. Und aber es ist halt eine ganz schlechte Idee, weil am Ende nur noch mehr Korruption und noch mehr Schachergeschäfte rumkommen und das, was man eigentlich bekämpfen wollte, eigentlich nur schlimmer wird. Du meinst, also ich finde, nach 2008 hätte man die deutlich besser an die Kette legen müssen. Ja. Und diesen Spekulationskram zu reglementieren und ordentlich zu überwachen, da habe ich auch kein Problem mit. Was ist denn das Bankgeschäft und was ist nicht das Bankgeschäft? Ja, das eigentliche Bankgeschäft ist ja eigentlich nur die Fristentransformation, heißt Risiko und zeitliche Absprünge irgendwie abzufedern. Sei es, indem man sein Geld deponieren kann und später abnimmt, oder sei es, man hat gerade nicht genug Geld, sondern nimmt einen Kredit von der Bank und zahlt ihn zurück. Das ist die Fristentransformation. Alles Weitere, darüber können wir reden. Aber das ist das originäre Bankgeschäft und die ganze Finanzspekulation und sowas ist ja nicht das originäre Bankgeschäft. Und das wenn der Staat sich in die Fristentransformation einmischt auf eine Art und Weise, die stabilisierend ist, kann es gut sein. Allerdings, wenn wir sehen, wie stümperhaft das alles mit der Commerzbank geregelt wurde, hat man keine Hoffnung, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt. Und also grundsätzlich ist es nichts Schlechtes, aber es wird ja nicht ordentlich gemacht in der Realität. Also es ist abzulehnen, meiner Meinung nach. Und wären wir so super freiwirtschaftlich und prokapitalistisch, dann hätten wir ja die Bank niemals gerettet. Also dann hätten wir gesagt, oh, da gehst du halt pleite, scheiße. Ja, und anstatt da irgendwie Aufklärung zu leisten, weiterhin haben sie dann 2008, ja, so von jetzt auf gleich, habe ich so den Eindruck gehabt, die ganzen Finanzdokus aus dem Fernsehverband, aus dem öffentlichen Rechtlichen. Ich sollte sehen, was so auf Phoenix läuft und was zu der Zeit lief, so 2008. Da lief dann irgendwie die ganze Zeit diese Finanzdokus, wie gesagt, auf allen vielen Sendern, vor allen Dingen Phoenix eben. Und da laufen heute so Sachen wie Brandenburg von oben oder sowas, ne? Richtig. Okay, aber schlusslos im Prinzip, ne? Finanzdokus ist halt auch so. Dokus, es sind keine Bildung. Also die sind zu der Zeit sind die super gelaufen, ne? Ja, gut, keine Bildung, weiß ich nicht genau. Nein, aber ich meine nur, weißt du, wenn du dir mal Grundkurs Ökonomie oder so ein Buch holst, du lernst viel mehr draus, wie wenn du viele Stunden Dokumentation anguckst. Weil früher habe ich die auch sehr gerne geguckt, bis mir da mal jemanden halt ein ordentliches Buch hingelegt hat. Aber ich fand schon, dass zu der Zeit diese Sachen recht gut ausgearbeitet waren. Also das warum der Markt da Probleme hatte und so weiter, das haben sie schon gut rausgefunden, rausgearbeitet und gezeigt so. Ja, aber okay, was in Büchern steht, ist schön und gut, aber nichts schlägt einfach die Praxis. Ja, das stimmt. Ja. Apropos Praxis, violence is sometimes the answer. Und ich fand den Artikel halt nicht so schön. Es geht halt davon aus, dass halt, wenn du gegen autoritäres Regime eine Demonstration organisierst, dass halt manchmal Gewalt dann auch die Lösung ist. Und das Ding ist, die zitieren sogar noch in dem Artikel, Studies of nonviolent resistance were reinvigorated by Erika Chenoviz and Maria Stephanie's 2011 book Why Civil Resistance Works, which found that nonviolent movements are on average more likely to achieve their goals. 3,5% Regel, du musst 3,5% der Bevölkerung mobilisieren und wenn du gewaltfrei bleibst, kannst du in der Regel die Government, also die Regierung austauschen. Und ich finde es halt so furchtbar, dass in dem Artikel zwei Frauen werden hier genannt, die absolute Hawks sind, die absolut dafür waren, dass man mit Gewalt die Regierung über den Haufen wirft und nur einfach aus Kuriosität, um das Argument zu widerlegen, dass Gewaltfreiheit funktioniert, Studien darüber angefertigt haben und herausgefunden haben, dass es besser ist und Foreign Policy schreibt jetzt hier einfach nur, um halt Gewalt zu rechtfertigen, wo ich mir halt auch denke, nein, bitte nicht. Also, furchtbarer Artikel bei Kay Thaler. If you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Hat schon John Lennon gesagt. Violence is never the answer. Kai Thaler, was ist das? Bin Deutscher? Whatever. Krieg führt zu Hass und Hass führt zu Hass. Wissen das da. Oh Gott. Ja. Arsch, mir ist gerade das Gehirn geschmolzen. Blödlich, sonst Kapitalismus. Das eigentlich. Passiert mir selbst. Und dann das Patriarchat zerschlagen. Ja. The decade witchy things went mainstream. Burning down capitalism, one incense stick at a time. Also die Dekade, in der Hexenwerk Mainstream gegangen ist und dann den Kapitalismus niederbrennen, ein Räucherstäbchen nach dem anderen. Oh, sag mal. Ich fand es einfach nur so, was haben Frauen zur Dekade beigetreten? Und ja, Witchcraft und MeToo. Ja, aber wenn es nach den lieben Intersektionalen geht, muss das doch auch dringend in die Unis. Das ist doch lange verschüttetes Wissen. Ja. Von der Göttin und so. Wahrscheinlich, ja. Gefühltes Wissen ist es. Ich brauche nicht mehr Bücher, ich kann nochmal Wissen fühlen. So. Und wie genau zerstört dann das mit dem Tarotkartenlegen den Kapitalismus, Emil? Hast du da Näheres? Ja, das funktioniert durch die Sonnenflecken und die Tarotkarten, die werden angetrieben durch die Sonnenfleckenstrahlen. Die laden dann den Sand auf und wenn Sand wütend wird, explodiert er. Damit kann man zum auch Feuerwerke herstellen, aber eben auch diese Räucherstäbchen, die beim Tarotkartenlegen verwenden. Und damit wird es dann wieder in Ordnung kommen, dass der Neoliberalismus nicht mehr die Milch sauer werden lässt. Und Papiertüten aufblasen hilft gegen Erdbeben. Außerdem ist der Neoliberalismus auch an Zahnschmerzen schuld. Ohne den wird es das nicht geben. Also denk mal darüber nach. Nein. Okay. Ja, China. Das wird ja immer besser. Ah, aber ehrlich. Wir müssen nur einmal alles zum Jahresende. Ja, aber das ist so ein Kompromiss, weißt du, zwischen kommunistischer Partei und Religion. Und dann wird das ein bisschen umgeschrieben und dann wird das schon. Ja. Ich frage mich auch, was genau man da umschreiben muss. Also, ja, vor allem beim Neuen Testament. Neues Testament ist doch schon Sozialismus im Endeffekt. Durchgehend. Also, angehaucht schon, auf jeden Fall. Also wie war das? Ein Reicher kann niemals durch das Nadelöhr eines Kamels durchgehen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel zurückkommt. Genau. Und Jesus hat ja damals auch im Tempel die Stände von den Leuten da vergesellschaftet, von den Geldwechslern. Und das war aber zu Recht auf jeden Fall. Sagst du, warst du damals dabei? Aber im Koran könnte ich mir das schwierig vorstellen, vor allem mit der Akzeptanz des Publikums. Also bei chinesischen Christen könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass sie sich sagen, ja okay, scheiß drauf, das steht halt jetzt. Wir wissen ja, was original ist und was nicht oder so. Aber und vor allem, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei den Gläubigen in China so aussieht, aber die meisten Gläubigen lesen noch die heiligen Bücher eh nicht. Also das ist richtig, ja. Keine, also ich meine, es ist nicht mal mehr böse oder so. Also mir ist es lieber, wenn weniger Religion rumschwirrt, aber die meisten lesen es doch eh nicht. Also Leute, die bibeltreu sind oder so, das kommt dann schon ein bisschen komisch vor. Ne? Ja. Mhm. Oh, ein Hacker. Mars, bist du ein Hacker? Ja. Man hört's. Deconstructing Becky. Endlich geht's los hier. Endlich geht's los. Becky, die stereotypical weiße Frau. Mhm. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, sehen wir Becky auch. Hier geht's um eine Gruppe, die heißt Race to Dinner. Da kann man sich für viel Geld Leute einladen, die einem dann einen Abend sagen, wie scheiße man ist. Was ist das denn für ein Bild, ey? Außerdem, man könnte also 2.500 Euro ausgeben, dann kommen Regina und Saira von Race to Dinner und sprechen mit dir über deine Vorurteile. Sie kommen nicht, damit du eine gute Zeit hast, Mammon. Das muss dir gleich klar sein. Sie verlangen von dir, dass du deinen Rucksack auspackst, dass du all deine Privilegien auf den Tisch legst. Chris, klick doch mal auf Videos on Whiteness und dann schauen wir uns mal an, wie die Resident White Woman, also die weiße Frau vom Dienst, die sie sich in dem Laden hier halten, wie die so mit dem Kram umgeht. Das ist ein bisschen Englisch jetzt, aber ich glaube, das können wir kurz mal vertragen. Hi, my name is Lisa Bond, and I'm the program director here at Race to Dinner. Part of my job as program director is to help prepare white women to host a dinner event with Siren Regina. And the other part of my job is to hold an after-dinner call with all of the guests that have participated in Race to Dinner event. During that call, what we do is we talk about fragility that shows up at the events, we will further deconstruct our whiteness, and we talk about how we can move forward in community and better support Black, Indigenous, and other people of color. So what I want to talk about today is how our fragility will always show up. We white women will always show our fragility. I say we because I mean me, and I say always because it is always. For instance, at a recent after dinner call, I had a couple of women that talked about how they didn't like that Siren Regina stereotyped them. Thought the use of the word stereotype was really interesting, and I'll come back to that in a minute. But before that, I want to say that Siren Regina pull no punches at these dinners. They will always call out whiteness, and we as white women will always perpetuate whiteness. And so when Siren and Regina are talking about white women, they're talking about all of us. And we get really upset when we can't hide behind our individuality, which is why I thought the use of the word stereotype was interesting, because white people are not stereotyped. We don't live by stereotypes. Who lives by stereotypes? Black, Indigenous, and other people of color by stereotypes every day. But white also, es gibt bei weißen Menschen. Chris, Bestia, gut. Affluent white liberal woman. Es gibt keine Stereotypen von weißen Menschen. Ja, hat die gerade gesagt, und alle Schwarzen leben nur die Stereotypen. Das ist ja in beide Richtungen. Es ist in beide Richtungen richtig herablassen. Also, weißt du, für die Weißen gibt es das gar nicht und die Schwarzen, die bestehen ja förmlich nur aus Stereotypen. Also ja, vor allen Dingen, wir haben immer weiße Fragilität, aber es gibt keine weißen Stereotype. Finde ich auch gut. Ja. Großartig, oder? Und auch diese, sie spricht ja nicht, ihr könnt euch nicht hinter dem Individuum verstecken, ne? Also, sie kritisiert nicht einzelne von euch für ihre Taten, sondern die gesamte Gruppe. Ja, wieder alles gelbe Angst. Also. Ja. Was ein Durcheinander. Noch was auf der Seite oder war es das? Nö, du kannst doch mal zurückgehen. Wir können mal, also das hatte ich ja schon gesagt, dass es 2.500 Dollar kostet, irgendwie die beiden da einzuladen. Du kannst immer About und die Bilder dann mal runterscrollen, vielleicht. Damit du, hier kannst du dein Dinner verabreden mit denen. Hier. White women, you need to sit in your discomfort. Das erinnert mich an den Hund, dessen Nase man in den eigenen... Dear white women, you cause immeasurable pain and damage to black, indigenous and brown women. We are here to sit down with you to candidly explain how exactly you cause this pain and damage. By existing. Einfach nur existieren. A place to start thinking through how you actively uphold white supremacy every minute of every day. Ich bin auch schon ganz, ich finde es so anstrengend, ständig mit der White Power Fahne vorne an der Ecke zu stehen. Ich finde, das kann auch mal jemand anders machen. Das ist typisch Amerika, so ein Geschäftskonzept. Ja, auf nichts, so auf Scheiß oder so, auf Zufall aufgebaut. Selbsthass, also einfach. Ja. Da hat man dann irgendwann jedenfalls, ne? in den 60ern angefangen, alles Schlechte mit Amerika zu identifizieren, Rassismus und Imperialismus etc. Kann ich mir in Deutschland gar nicht vorstellen. Und dann ist das bis heute mit Mr. Oh Gott, ich kann es nicht mehr aussprechen. Gewachsen. Metastasen. Genau. Ja. Metastasiert, meinst du? Genau, das Wort wollte ich sagen, aber ich bin nicht klug genug. Ich habe schon Bier getrunken. White women, stop centering everything on you and your feelings. Finde ich auch gut. Weil das ja auch nicht genau das ist, was diese Leute da tun. Alles auf ihre... Ich finde die History auch total geil. Also die eine, Zaira, hat wohl kandidiert für einen Platz im US-Kongress. Und während ihres Wahlkampfes ist ihr aufgefallen, wie viele weiße Frauen von ganz alleine auf sie zugekommen sind und gesagt haben, aber ich bin doch gar kein Rassist, was muss ich tun, um mich zu ändern? Und somit war dieses Geschäftskonzept geboren. Top. Absolut. Gewählt wurde sie anscheinend nicht. Und jetzt hören wir noch, warum Martin Luther King damit irgendwas zu tun hat. Weil der hat ja auch schon gesagt, setzt euch an den Tisch der Bruderschaft und prüft eure Privilegien. Nee, irgendwas stimmt davon nicht. Aber never, never be afraid to do what's right. Especially to give the money. Nein. Especially if the well-being of a person or animal, hat er die gerade Animals genannt? Ich weiß auch nicht. Is at stake. Society's punishment are small compared to the wounds we inflict on our soul when we look the other way. Okay. They are in the homes of white women, letting their perpetrators know the wounds inflicted on their souls. These events are born out of a love for humanity and hope for a collective future. Lüge. Ja, Zufall, dass ich das gefunden habe, aber unterhaltsam, finde ich. Vielleicht können wir uns ja irgendwann, wenn wir eine Million gekriegt haben, das dass die Regina und die Zaira zu uns kommen. Mit uns. Wir sind zwar keine White Women, aber Black Lives Matter more than white feelings. Auf einmal. Die Genevieve sieht aber auch weiß aus. Haben die da zwei weiße Frauen? Business Development finde ich auch gut. Was gibt es da zu entwickeln? Sollten Schuldgefühle einreden, wir können es noch verbessern. Nee, du siehst hier das erste Wohnprojekt, was die planen. Links wohnen die Schwarzen, rechts die Weißen und morgens gehen die Schwarzen immer rüber, hauen an die Tür und sagen, ihr macht uns kaputt, ihr Arschlöcher! Und gehen dann arbeiten und die Weißen gehen dann 10 Minuten später. Und abends nochmal, wenn die heimkommen, schreien die sich auch nochmal an und dann nach ein paar Jahren wird geguckt, wie hoch die Amoklaufrate ist. Ja, das war das, glaube ich. Ja, das kannst du gleich einladen als Vortragende. Und sie consulten dich auch. Yeah, Race to Dinner Events cost 2,500 dollars. This includes planning and post-event consulting with our project director. Post-packing and a 2-hour event with Regina Jackson and Zaira Rao. Und Reisekosten natürlich. Na klar. Das kann man bei World Vision günstiger haben. Können wir nicht vielleicht sowas Ähnliches machen, dass wir irgendwie Intersektionale einladen, um die zu redpillen? Aber wie nennen wir das dann? Meme to Dinner. Nee. Ja, ist gut. Meme to Dinner. Meme to Dinner. Ja, hier, the Decade of Enduring Male Fragility, die Dekade des Aushaltens der männlichen Zerbrechlichkeit von Jennifer Wright. Eigentlich nur interessant, weil, das ist der übliche Rebel über die armen Männer, die bösen Männer, die armen Frauen. Zum Beispiel hat eine Frau gesagt, dass sie The Dark Knight nicht mochte und dann hat sie Morddrohungen bekommen. Warte, die Frau, die hat einen Artikel geschrieben. The Eco-Fascists, the Eco-Fascists are coming. When Republicans eventually stop denying climate change, they will start doing something much worse. Den kann man es aber auch nicht recht machen. Oh God. If you voiced concern about the graphic descriptions of how you'd be raped, you'd be told to be quiet and not feed the trolls. Und was ich ja sagen wollte, ist natürlich, dass eine Frau Quinn hier drin vorkommt. Depression Quest, Gamergate, ex-boyfriend wrote a blog post claiming, among other things, that she'd slept with gaming journalists In exchange for positive coverage of the games she developed, those accusations were proven to be false. Ach, ach, wie falsch. Ja, da kommt sogar Christina Hoff-Sommers vor in dem Artikel. Ja, also... Ist die auch fragil, oder wie? Die hat geschrieben, most gamers seem to support equality feminism. What they reject is today's male-bashing, propaganda-driven female chauvinism. Hashtag Gamergate. Based mom im August, dem 31. Und das ist Fragilität, 2014. Oder wie? Nee, das ist Faschismus. Also. Nee, das... Sie spekuliert dann auch darüber, warum du überhaupt sowas machen würdest wie Cathy Young oder Christina Hoff-Sommers, also Gamergate beistehen sozusagen. Und sie macht das wie immer halt dieses, sie wollen halt auf der guten Seite stehen, damit sie nicht harassed werden. Und die machen das nur aus Selbstschutz. Ja. Schöner Artikel. Erst Teilnahme ermöglicht Teilhabe. Verantwortungsvolle Politik muss immer auch eines im Blick haben, das Bedürfnis der Menschen nach Zugehörigkeit befriedigt wird. Ja, das ist so eine Nabelshow-Artikel bei der Taz, wo die ja eigentlich mehr so im multikulturellen Gefieden herum ja, geistern, sage ich jetzt mal. Und ich fand es ganz erstaunlich, dass sie das geschafft haben, da auch mal halbwegs was Kritisches zu schreiben. Wie gesagt, das ist aber ein Taz-Artikel. Also der ist vom Schäuble geschrieben. Ja, hast du das mitbekommen? Ja. Ja. Nee, und ich Schäuble fand, in der Taz schreibt, ist generell seltsam. Ja. Aber ich fand es einen interessanten Fund. Also, Soziologen beschreiben eine Zersplitterung in vorwiegend kulturell bestimmte, kaum noch kompatible Lebenswelten. Zwischen den mobilen Anywheres, deren Identität auf individuellen Bildungs- und Berufserfolgen basiere, und den sicherheitsorientierten Somewheres mit ihren stärkeren Orts- und Gruppenzugehörigkeiten. Also, Artikel war ganz nice. Also, Herr Schäuble, wir haben Ihnen das Geld für den Artikel überwiesen. Hey, gut, die Koffer verläge ich immer. Naja, Teilhabe für alle, außer für die Umweltomas, weil der Pflegedienst fährt mit dem Benzinauto zu lernen. Und die Nazi-Omas. Mehrere Schweizer Medien wurden mutmaßliche Opfer einer Cyberattacke. Webseiten mehrerer Medien, darunter auch der NZZ, kämpften seit Donnerstag mit technischen Problemen. Sie dürften Opfer eines Cyberangriffs geworden sein. Allzu viel mehr steht auch nicht im Artikel, DDoS-Attacke. Aber wir hatten ja auch in der letzten Sendung ein interessantes Buch über den digitalen Terror. Und ich fand, das hat da ganz gut reingepasst. Also das Buch war Virtual Terror 21st Century Cyber Warfare. Also, ja. Die Cyberattacken kommen immer näher. Da habt ihr es. Ja, wird Zeit, dass das Bargeld endlich abgeschafft wird, ne? Sonst kommt das nicht mehr rechtzeitig vom großen Crash. Ja. Ja, hier haben wir mal wieder so eine Geschichte, wo es sich zu uns verlagert, was uns eigentlich gar nichts angeht. Hier haben wir den linken Politiker und Bundessekretär des Geistlichen Rates der Alevitischen Gemeinde in Deutschland. Und die Aleviten werden ja von den Muslimen, sag ich mal, den Mainstream-Muslimen eher als Sekte und Abweichler wahrgenommen. Und irgendjemand hat auf das Haus von ihm geschossen. Jetzt wird aus dem Artikel nicht 100% klar, ob da wirklich mit Schusswaffen geschossen wurde. Ist es dann auch von einer Zwille die Rede? Auf jeden Fall sind Einschusslöcher in seiner Tür. Aber rechte Gefahr ist, es geht nur von weißen, deutschen, heterosexuellen Männern aus und manchmal auch Frauen. Hütet euch vor denen. Und alles andere ist nur, das ist ein schmerzhafter Prozess der Veränderung für dieses Land. Aber danach wird alles toll, wisst ihr. Oh, das habe ich mitgebracht. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen, das zu lesen, aber ich dachte mir, der Artikel ist sicher schon interessant genug. Das BKA hat also in 3 Jahren 9 Anschläge angeblich in Deutschland verhindert. Ja, wahrscheinlich habe ich natürlich gesagt. Also laut. Also das heißt, wir hätten eventuell auch schon ein bisschen was hier haben können, wenn unser BKA angeblich nicht so gut aufgepasst hätte. Also ja. Laut Eurostat ist es aber deutlich mehr, aber die sagen ja auch Verdächtigung, also die tun die Zahlen ein bisschen hochrechnen, aber 9 Anschläge, das hast du in den ersten 2 Wochen vom Jahr an Verdächtigen festgenommen. Also, okay. Aber dann europaweit oder was? Nee, in Deutschland. Oh, meine Ja, nehmen Sie doch mal an mehr Feste, wie vielleicht das müssen oder so. Aber ich musste auch mal bei dem TESAT, bei dem Terror, also bei Europol anfragen, wie die ihre Zahlen aufbearbeiten. Weil ich möchte auch keine aufgebauschten Zahlen verbreiten. Also. Ja, das war das, was die KSFs rausgegeben hat. Ja, okay. Das hier ist ein ziemlich interessanter Artikel von Übermedien. Hier geht es um eine Verbindung von der Süddeutschen Zeitung zum Epstein-Fall. Und zwar hat hier ein Redakteur was mit so einem Typen zu tun, der irgendwie als PR-Beauftragter von dem Epstein gearbeitet hat. Ich mich da richtig erinnere. Aha. Ja, und das ist dann nur sein Netzwerk oder hat er auch mehr zusammengearbeitet? Weil der Steven Pinker, der hat ja auch mal dem ein Gutachten geschrieben. Also, okay. Ja, auf jeden Fall haben sie da halt nicht drüber gesprochen bei der Süddeutschen. Und der hat hier auch irgendwie publiziert auf so einer Webseite von denen, weil irgendwie. Ja. Fand ich ganz interessant. Das Ding ist halt auch, wenn du halt Milliardär bist, hast du halt auch viele Mitarbeiter unter dir. Und sozusagen, wenn du dann Dreck am Stecken hast, dann sind plötzlich viele Mitarbeiter gehighlightet. Ich möchte nicht sagen, dass man da nicht nachspüren und nachsuchen soll, aber das halt, also du wirst viele rote Heringe finden. Also, denke ich. Also. Ja, Epstein, alle Beweise müssen versteckt sein. Ja. Spiegel rollt 26 Jahre alte Recherche neu auf. Der Todesschuss von Bad Klein, das sagt nicht mal mir was. Ich nicht, aber es gab einen Terrorist, den haben sie irgendwie relativ durch Zufall oder so in Bad Klein aufgetan, der war wirklich flüchtig seit Jahren oder so. Und den haben sie dann in Bad Klein vor allen Dingen am Bahnhof dann niedergeschossen. Das ist jetzt eben auch schon lange her und so. Und ist aber nie wirklich geklärt worden, oder es gab immer auch so leichte Zweifel daran, wie der Ablauf da wirklich war. Videos dazu gab es nicht oder sowas, das machen sie erst in neuerer Zeit. Ja, jetzt rollen die das nochmal neu auf, mal gucken. Nämlich hatte da in dem Titel, den ich hatte, den haben sie vielleicht geändert, stand noch was von Leindecker da drin. Das ist der Leindecker, der damals wohl federführend die Recherche betrieben hat oder so, dass der da vielleicht ein bisschen ein paar Versäumnisse hatte oder so. Dass sie ihm dann nochmal auf die Finger gucken wollen. Und ja, Leindecker, ich weiß nicht, sagt euch das was, das ist ja so ein, der hätte so einen Journalistenverein gegründet und ist ja auch irgendwie so ein alter Eingesessener, ich weiß nicht, ob er bei Spiegel gearbeitet hat oder bei der FAZ oder so. Eben ein sehr bekannter Journalist, einer von den bekannteren eben. Ja, und der, ja, wie soll man sagen, also der ist eigentlich nicht der Typ, der sich solche Fehler leistet oder so. Der Autor schrieb die Tötung wie eine Exekution. Ja, das, genau, wie das wirklich abgelaufen ist, wie gesagt, das, ja, das wurde nicht so ganz geklärt. Und hier ist jetzt von der Exekution die Rede. Warum sie das jetzt genau nochmal neu aufsetzen, habe ich dann auch nicht lesen können, kriege ich nur drüber geflogen, über den Artikel. Fand ich aber ganz interessant, dass das mit der RAF nochmal jetzt plötzlich interessant wird, auch ja, Recherche technisch bzw. newsmäßig. Vielleicht hören wir da nochmal ein bisschen was von. Also da ging es um die Rote Armee-Fraktion. Die haben eine relativ große Studie gemacht, wo sie ja, Fernsehsendungen in den USA analysiert haben. Ich muss nur kurz nach der Zahl schauen, einen Augenblick. 46.218 Sendungen haben sie analysiert. Und aufgefallen ist ihnen, dass sozusagen so ein Konsens hergestellt wird, dadurch, dass oftmals nur die extremsten Ränder links wie rechts präsentiert werden und damit dann sozusagen der Zentristen-Status quo erhalten wird. Was ich auch mal ganz interessant fand, also dass sozusagen die Debatte, die du in den USA im Fernsehen siehst, dass die halt überhaupt nicht das abbildet, was ja dann eigentlich der Konsens ist. Also fand ich irgendwie schickig. Also ja. Würde mich freuen, wenn man das in Deutschland auch durchführen würde, so eine Studie. Tja, durch die Wahrnehmung im Fernsehen wird eine falsche Realität vermittelt. Ne, denk mal an irgendwelche Gerichtsverhandlungen im Fernsehen oder so. Ex-Stasi-Mann Matthias Warning becomes Head of Nord Stream 2 von einer ukrainischen Nachrichtenagentur. Die kannte ich vorher auch nicht. Ich habe dann nachgeguckt und ich kenne die Quelle aber nicht. Also, aber scheinbar hat ein ehemaliger Stasi-Mann jetzt das Nord Stream 2 Pipeline-Projekt übernommen, was ich interessant fand. Also, ja, aber das war. An der Stelle sei ja mal bemerkt, der Putin war ja zu Zeiten der DDR als Geheimdienstmann in Deutschland stationiert. Fun Fact. Naja, wenn wir hier nur noch ein ganz kleines bisschen runterscrollen, also hier tut die Europäische Kommission vorstellen, was sie in den nächsten 5 Jahren als 5-Jahresplan umsetzen möchte. Wir bekommen einen EU Green Deal, worauf ich mich schon wunderbar freue. Also, und der Rest ist irgendwie Politik-Babble, wo ich noch nicht mehr genau weiß, was sie damit meinen. Conditions and Inclusion, okay. Competitiveness and Sustainability, ja, das ist auch immer Digital Age mit Sicherheit und ethischen Standards. Also so richtig mir was vorstellen kann ich darunter nicht, aber da wird bestimmt auch ein Haufen Unfug kommen. Aber ich dachte mir so, das wird aufs Ende vom Jahr hin zumindest den 5-Jahres-Plan der Europäischen Kommission erwähnen sollen. Mehr Grün. Statt 5 Jahrespläne, 5 Ideen oder was? Ja. Also es liest sich ja alles wirklich wie ein blanker Hohn. Bei jedem Punkt könnte man ein Beispiel geben. Jetzt noch ein jüngstes Beispiel, von dem das gerade erst auf meinem Radar erschienen ist. Und zwar wurde von der EU beschlossen, ein neues Rahmengesetz zum Arbeitsschutz, was die Erfassung von Zeitdaten angeht, von Arbeitnehmern. Und zwar wird es so sein, dass alle nationalen Staaten verpflichtet sein werden, in nationale Gesetze Folgendes zu schreiben. Jeder Arbeitgeber wird verpflichtet, ein elektronisches und computerlesbares Verfahren zu nutzen, das bestimmten Datenschutzkriterien unterliegt, um die Daten von allen Angestellten zu erfassen, dass er die nicht ausnutzt für Überstunden oder sowas. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein Tool, was der Arbeitgeber nutzen kann, um zu gucken, wie produktiv sind die einzelnen Leute. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, und das Ganze läuft unter dem Stichwort Arbeitsschutz. Aber meiner Meinung nach ist das einfach nur eine Implementation von einem System, ja, was die Leute analysiert und die Daten zwar schützt vor kommerzieller Verwertung, allerdings werden die Arbeitgeber auch verpflichtet, diese Daten wieder an zentrale Behörden zu melden. Also gehen die Daten nicht im Nirvana verloren, sondern die Daten werden erhoben und werden irgendwo irgendwie genutzt für irgendwelche Zwecke. Ja, und ja, das Scoring-System rückt immer näher. Es gibt immer mehr Beispiele dafür. Das Ding ist auch, wenn die schreiben Strong Leadership, was ich mir darunter vorstelle, ist, wir brauchen ein Land, von dem häufig tote Soldaten nach Hause kehren für unsere Wirtschaftskriege. Also, das höre ich da irgendwie raus, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiß auch nicht, also ich, keine Ahnung. Also, hier die Langversion konnte ich mir noch nicht durchlesen, also sonst hätte ich euch das nicht die Tweetform präsentiert, aber bei der EU bewegt sich natürlich was. Also. Das Wort VDL Commission finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ich meine, wie das Ganze zustande gekommen ist, lässt tief blicken. Ne? Ich sag nur, der Wahlprozess wurde einfach ignoriert, der Spitzenkandidat aus Wahlprozess, und die von der Leyen wurde installiert. klasse, wie das gelaufen ist. Ne? Mal gucken, ob es weiter so läuft. Warum sollte es nicht weiter so laufen? Ja, es wird immer so weiter. Das ist aber ironisch, dass die Briten sich jetzt verziehen, weil mit Hannoveraner kreuz und quer an einen vorbei installieren als Oberhäupter haben die Briten ja Erfahrung. Also. Ja, es stimmt. Wird jetzt ja auch mit einem Säbel gerasselt und zwar wird gesagt, ja, oh Gott, das ist jetzt die letzte Periode, die wir noch ausnutzen können als alte, in Anführungszeichen, gute Europäer, weil wenn die Briten nicht mehr dabei sind, dann haben die, oh Gott, die Südstaaten und die Oststaaten, die haben dann auf einmal eine Mehrheit und dann können wir nicht mehr durchregieren. Ja, warte, die, ja, das ist, die das Oststaaten. Ist ja, damit wird ja offiziell argumentiert, dass jetzt tiefgreifende EU-Sachen geregelt werden müssen, bevor die Zeit abläuft. Die merken ihre eigene Bigotterie nicht. Das ist unglaublich. Ja, der Süden, der will es mehr sozial und der Osten will es mehr national. EU, okay. Unter dem Sternenbanner marschieren wir. La, la, la, la. Nein. Weil ich hoffe ja mal, dass vielleicht Italien oder irgendwer noch ausschert und das dann, ganz ehrlich, inzwischen glaube ich, dass das erst zerbrechen muss. Und dann können wir wieder sowas Sinnvolles machen mit Zollunion und Grenzen vernünftige, ohne große Übergangszeiten und so, aber diesen Blödsinn mit Gurkengesetzen und dem ständigen Reinregieren in die einzelnen Staaten, das brauchen wir nur echt nicht. Wir bezahlen da unsagbar viel Geld für, unsagbar viel Bürokratiegeld auch. Ich glaube nicht, dass dieses Europa, wie wir es jetzt gerade sehen, das nächste Jahrzehnt überleben wird, glaube ich. Irgendwann wird ein Salvini oder sonst wer kommen, der Italien aus der EU führt, oder in Griechenland wird es wieder so schlimm, dass da jemand aussteigt. Das wird irgendwann zerbrechen. Ja, Ungarn oder Polen stehen ja schon auf der Liste. Ja. Also. Und die Osteuropäer, die haben ja auch ein Verteidigungsprojekt, was sie am Aufbauen sind. Also. Da gibt es noch einiges. Also, Europe on the Wane. Das ist ein Artikel, der sich mit Daten damit beschäftigt, dass Europa im Laufe dieses Jahrhunderts an Bedeutung weltweit absolut verlieren wird. Weil wir einfach nicht mehr so viel Wirtschaft stellen, geschweige denn Bevölkerung. Und wir werden in der Bedeutungslosigkeit versinken, sagt der Artikel voraus. Bis zum Ende der Dekade. Nun, die wirtschaftlichen Daten sind halt sehr schwierig zu interpretieren, weil wir ja einen Paradigmenwechsel haben, was die wirtschaftlichen Handelsströme angeht, weil wir immer weniger produzieren, immer mehr auf geistige Verwertung von geistigem Eigentum machen, gleichzeitig versuchen, den europäischen Markt zu konsolidieren, obwohl das nicht klappt. Ja, wir konzentrieren uns einerseits auf den europäischen Markt, dass halt die europäischen Länder mehr untereinander miteinander Handel treiben. Und da buttern wir ganz viele Subventionen und alles Mögliche rein. Allerdings nimmt der Anteil von Jahr zu Jahr ab gegenüber dem Außenhandel. Deswegen, wir haben nicht so ein richtiges Wirtschaftskonzept als ganz Europa. Das merkt man. Ja, das Wirtschaftskonzept von China ist klar. Das Wirtschaftskonzept von Amerika ist klar. Was hat Europa für ein Wirtschaftskonzept? Keins. Eurosocialist. Gemeinwohl. Einsparen, weil wir die Sachen nicht mehr haben. Ja, ist es wirklich so, dass wir uns versuchen, darauf vorzubereiten, dass wir uns bald nicht mehr leisten können, das ganze Gas zu importieren und das ganze Öl und deswegen gar nicht mehr so viel fahren können? Ja, also ich weiß es nicht. Es ist immer wieder so ein Gedanke vor mir. Naja, Widerstand gegen EU-Verteidigungsfonds. Ah. Ja, und da haben die USA rumgemeckert, weil sie fürchten, dass wir keine US-Waffen kaufen. Und da kann man sich dann auch mal irgendwie an den Kopf fassen. Also, warum soll man nicht von den Amis kaufen? Das ist doch jeder Hegemon. Also, meine Güte, ich gehe an. Nur als Erinnerung, der EU-Verteidigungsfonds ist quasi die Vorstufe zur EU-Armee. Das habe ich auch bestätigt bekommen. Und also, dass es zumindest viele Leute denken auf Policy-Ebene, dass es so gemacht werden wird. PESCO wird weiterhin separat davon existieren, was sehr interessant ist. Allerdings, was mit der NATO ist, ist unklar, ob halt dieses EU-Verteidigungsbündnis oder die EU-Armee, ob die dann als einheitlicher Block Teil der NATO wird, quasi so auf Augenhöhe mit Amerika, oder ob die einzelnen Staaten weiterhin da bleiben und wir dann halt 3-4 verschiedene Armeekonstruktionen nebeneinander haben, die alle unterschiedliche Zwecke haben. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Aber ja, gut, ich meine, dass die Amerikaner meckern, wir kaufen nicht genug Waffen. Ja, der also. EU-Verteidigungsfonds hat, wie so viele Verteidigungsgesetzgebungen ja auch immer, ein Ziel, dass man die Nachfrage nach Rüstungsgütern schafft, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Ja, in Frankreich und Deutschland haben wir halt noch eine gute Rüstungsindustrie, die guten Profit erwirtschaftet. Das meine ich mit gut. So. Es gibt Nachrichten aus Libyen, tatsächlich. Das ist, ja, man kriegt nicht so viel mit. Um einen kurzen Breakdown zu machen, wir haben quasi das Land, ist zweigeteilt. Es gibt eine Regierung im Osten und eine Regierung im Westen. Die Regierung im Westen, die ist quasi international akzeptiert. Hat auch schon gewisse UN-Privilegien eingeräumt bekommen. Allerdings gibt es da noch eine weitere Organisation, einen Rat der Neuen, der quasi zwischen der Ost- und der Westregierung Kompromisse aushandeln soll, und alle internationalen Abkommen müssen theoretisch über diesen Rat abgesegnet werden. Also das ist quasi so die Situation, unter der die operieren mittlerweile, um halt offene Konflikte im Land zu vermeiden. Die westliche Regierung hat jetzt quasi das Angebot der Türkei angenommen, Truppen und Milizen und andere Wehreinheiten ja in Anspruch nehmen zu können, sollte es zum Konfliktfall kommen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was es für ein Konfliktfall sein könnte. Ja, was könnte das wohl sein für ein Konflikt? Mit wem? Ja, und natürlich die Ostregierung, die findet das gar nicht gut. Die ist also, es ist sehr schwierig, hier zu sagen, wer ist der Gute, wer ist der Böse. So darf man in Libyen nicht denken, weil da ist einfach ein absolutes Chaos herrscht. Die haben beide berechtigte Interessen. Die Westregierung, die ist deswegen privilegiert, weil die als offizielle Regierung überall anerkannt wird, obwohl sie halt nur die Hälfte des Landes überhaupt beherrscht. Und jetzt, ja, hat die Westregierung halt gewisse territoriale Konzessionen an die Türkei gegeben, was Schürfrechte angeht, im Mittelmeer, oder Schürfrechte, Förderrechte. Und das, ja, das verstößt natürlich gegen diese Vereinbarung. Das zum Kontext, dass halt die Türkei jetzt halt auch Truppen dorthin schickt. Ich weiß jetzt nicht, was zeitlich vorher passiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass die Truppen jetzt als Folge darauf stationiert wurden. Und die östliche Regierung wird unterstützt von so Leuten wie Griechenland, Zypern, Ägypten, also auch ein gemischter Haufen, aber auch, wie gesagt, alle Seiten haben berechtigte Interessen. Italien unterstützt, hält sich neutral. Italien ist ja das EU-Land, was am meisten Handel mit Libyen hatte und was 80% der libyschen Infrastruktur auch mit aufgebaut hat und auch bis heute weiterhin sehr viel Handel mit Libyen treibt. Und die halt versuchen, sich neutral zu halten, weil die halt mit allen in Libyen weiter Handel treiben wollen, aber schlagen sich auch mehr oder weniger auf die östliche Seite. Sodass man sich halt fragen kann, ob das mal mit einem Blick aufs nächste Jahr ein Territorium sein könnte, wo es zu einem Konflikt kommt, in welcher Form auch immer. Das ist mal als Ausblick fürs nächste Jahr. Also wenn es mal Nachrichten aus Libyen gibt, sind sie selten gut. Das ist auch diesmal wieder so. Ja, und die Sache mit den Sklavenmärkten und so, das passiert in beiden Teilen des Landes. Da ist nicht eine Regierung, die das macht und eine, die es nicht macht. Das ist das sind hauptsächlich ja lokale Warlords, die halt von der Regierung geduldet werden, und die machen sowas. Das ist ein Chaos. We have to end permanent wars. Das ist ein Artikel vom Jakob Mack. Sehr, sehr links. Und es geht halt um die Pentagon Papers. Und das ist halt aus einer linken Perspektive ein nicer Artikel, den ihr euch durchlesen könnt, wollt, solltet, weil das halt auch ein weit verbreitetes Sentiment ist. Also. Und hier haben wir dann Defense One, ein eher ja, pro-Militär, sage ich jetzt mal, Stance, auch auf die Afghanistan Papers, wo man halt herausgefunden hat, dass halt viel Verschwendung, ja, wer hätte es gedacht, und große Regierungsprojekte halt nicht so gut gelaufen sind, wie sie laufen sollen. Also. Und hier haben wir noch War on the Rocks, Insurgency, not war is China's most likely course of action. Also weil wir ja einen abzeichnenden kalten Krieg zwischen autoritären und demokratischen Staaten haben, angeführt von USA und China, wird es darauf hinauslaufen, dass wir in vielen Ländern, die irgendwo in der Mitte hocken, halt hier und da Aufstände geben wird in die eine oder die andere Richtung. Und wir sollten uns im nächsten Jahrzehnt eben darauf einstellen, dass hier und da mal ein Proxykrieg eventuell ausgetragen wird. Und Insurgency, also Aufstände, wird halt dann das probate Mittel sein, das Kräfte zwischen China und USA zu messen. Also. Ja, China versucht ja durch außenpolitische Konflikte teilweise davon abzulenken, obwohl ja die seltsame Situation ist, dass mit einer großen Ausnahme im Südchinesischen Meer, kommen wir noch dazu, die ja durch ihre teilweise aggressive Außenpolitik sogar eine stabilisierende Wirkung hatten. Wenn wir uns beispielsweise Pakistan und Indien angucken, dadurch, dass China jetzt auf einmal auch vor der Tür steht und quasi als Dritter mit eigenen Ansprüchen in diesen Konflikt eingreift, kommt es mir zumindest persönlich so vor, als ob das einfach die Feindseligkeiten, zumindest die bilateralen Feindseligkeiten zwischen Indien und Pakistan etwas entschärft hat. Ein sehr seltsamer Effekt. Ja, aber es kommt vor. Also, wie gesagt, es muss nicht nur negativ sein. Also, es ist halt nur wir steuern halt auf eine unipolare, bipolare Welt zu. Das meinte ich. Also, ja, aber ich hätte wirklich bis vor einiger Zeit noch gedacht, dass das das größtmögliche nächste Kriegsszenario sein könnte zwischen Pakistan und Indien. Also immer noch relativ mit geringerer Wahrscheinlichkeit, aber halt ein großer Krieg in Anführungszeichen. Ja, jetzt hat sich das ja da so weit entspannt, dass ich doch eher ins Südchinesische Meer gucke. Aber da kommen wir später zu. Und hier haben wir einen interessanten Artikel über die Intelligenzierung von zukünftigen Krieg, also Human Brain Interface und wie halt sozusagen Human on Machine, wie sich das in der Kriegsführung verändern wird. Und der Blog ist selber ein bisschen durchgeknallt, der heißt nur Mad Scientist Laboratory, aber ist halt aus Menschen, die halt in der Kriegsforschung nahestehen, weißt du, Kriegsexoskeletten und so Sachen. Und China ist da halt ziemlich am Forschen. Und es wird halt interessant, weil wir halt Exoskelette bekommen. Und ja, ich finde es klasse. Also wenn USA und China halt beide Exoskelette bauen und ein besseres haben wollen und es dann auch irgendwann mal halt, ich weiß nicht, auf der Baustelle eingesetzt wird, das wird interessant. Also. Hatte nicht irgendwer eine Militärparade mit so Exoskeletten gemacht und das war nur Pappmaché? Ja. Doch auch vor kurzem. Ja, die haben Nordkorea mal vorgeworfen, ihre Raketen wären teilweise Pappmaché. Daran erinnere ich mich. Dabei waren das Sizzlemen, aber. Ja, also ich muss auch sagen, wenn da, das ist mir auch lieber, dass die da eine Pappmaché als irgendwie eine interkontinentale Nuklearrakete durch die Stadt Parade. Ja. Tell me how this ends military advice strategic goals in the forever war in Afghanistan. Da tut halt das CSIS einen Ausblick darüber stellen, wie denn der Proxy-Konflikt in Afghanistan beendet werden kann. Weil man muss halt auch dazu sagen, Pakistan liefert halt auch immer wieder Menschenmaterial nach und du hast auch aus dem internationalen Kontext halt Reinforcements, also halt Verstärkung für die lokalen Taliban und es ist ein internationalisierter Konflikt. Und hier der Report, der geht halt ganz nice drauf ein. Also, weil ja, man ist ja da jetzt schon 18 Jahre, es ist ein langer Krieg, dass nicht alles schlecht ist, dass so Sachen aufgebaut worden sind. Verschiedene Regionen in Afghanistan sehen unterschiedlich aus. Manche Objektive wurden halt nicht eingehalten, manche wurden eingehalten. Man hat verschiedene Strategien verwendet. Was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt. Nation Building hat einen schlechten Ruf, zu Recht, aber auch nicht alles beim Nation Building ist halt schlecht. Politische, kulturelle Transformation ist halt auch ein eine multigenerationale Anstrengung. Du wirst aus einem Taliban nicht, nur weil da US-Soldaten stehen, gleich einen friedliebenden Demokraten machen, der wählen geht. Und der Rapport geht halt da ganz nice drauf ein. Und wenn man den liest, dann hat man halt, dann weiß man, warum da halt seit 18 Jahren die Leute sind. Also, ja. Ich fand den Report gut. Ja, ja, Afghanistan ist wieder hoch in den Nachrichten in vielen Fällen. Ja, mal eine etwas ältere Meldung, aber die hat gewisse Signifikanz für vieles Weiteres. Ja, und zwar hier ist im Endeffekt einer der bekanntesten Vertreter vom medizinischen Peace Corps in Afghanistan umgebracht worden, ein Japaner. Das hat wohl in Japan für einiges an Aufregung gesorgt. Und Japan hat ja durch verschiedene wirtschaftliche Gründe und verschiedene strategische Gründe, hauptsächlich wegen China, jetzt auch wieder, sag ich mal, Ambitionen, die sehr unüblich waren für China, weil China hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg, ich will jetzt nicht sagen, den Militarismus abgeschworen, aber quasi einer stehenden Armee in Anführungszeichen abgeschworen. Ja, sie haben halt Küstenwache und andere anders genannte Sachen, aber eine richtige Armee hatten sie. Du hast China, Preis, du hast China gesagt, du wolltest aber Japan sagen. Japan, Verzeihung. Genau. China ist die Bedrohung, die jetzt Japan wieder zum Umdenken da zwingt. Und in dem Kontext, dass in verschiedenen internationalen Missionen Amerika jetzt seine Truppen zurückzieht, unter anderem auch in Afghanistan, haben die Japaner angekündigt, dass sie eine aktivere Rolle im internationalen Friedenseinsatz spielen wollen. Und ja, das ist wirklich sehr unüblich für Japan und es geht halt alles weiter in die eine Richtung, dass sie halt wieder ein stehendes Militär aufbauen, was, wenn man Japan kennt, auf jeden Fall sehr rasch gehen wird und dann auch sehr schlagkräftig, sehr schnell sein wird. Und ja, der Ebel sagt was von der bipolaren Welt. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, inwieweit China mit Japan klarkommen kann, jenseits von einem offenen, bewaffneten Konflikt. Ja, weil die chinesische Stärke ist ja, dass sie als sanfte Macht die Staaten quasi entweder an sich binden oder vor vollendete Tatsachen stellen und dann an sich binden. Und Japan, wenn Japan jetzt wieder mehr außenpolitisch aggressiver agiert, als es in der Vergangenheit getan hat, dann könnte sich das ganz schnell ändern. Ja, und die Welt verändert sich dort. Ich wäre mal ganz gespannt darauf. Vielleicht halten sich ein paar Leute ja in Japan auf, ob man davon was mitkriegt vor Ort. Ja, außenpolitisch werden da auf jeden Fall gerade sehr viele Sachen verändert und es wird auch eindeutig so gesagt, dass man diese Einsätze im internationalen Kampf für den Frieden auch als Training sieht, um halt wieder Erfahrungen zu sammeln, die man in den letzten Jahren nicht sammeln konnte, in den letzten Jahrzehnten. Das ist sehr, sehr seltsame Aussagen von Japanern. Ne? Andere Leute reden so, Japaner reden so normalerweise nicht. Ja, und die Japaner ziehen ihre Truppen aus sehr vielen internationalen Einsätzen zurück, unter anderem auch in Westafrika. In Westafrika werden sie sogar eine sehr aggressive Truppenreduktionsmaßnahme machen. Sie werden wahrscheinlich sogar eine vor nicht allzu langer Zeit neu gegründete Drohnenoperationsbasis in Niger auflösen und an einen anderen Standort verlegen. Wahrscheinlich nach Djibouti, würde ich sagen. weil hier geht es ja um Westafrika, nicht um Ostafrika. Aus Ostafrika, da bleiben sie. Und in Westafrika ist es ja so, dass das generell eine Einflusssphäre von Frankreich ist und dass die Amerikaner mit den Franzosen zusammen sehr viele Einsätze zusammengefahren haben. Einer der letzten Einsätze war in Mali. Da kommen wir gleich auch noch zu. Aber jetzt ist es so, dass die Amerikaner halt einerseits einfach bestimmte Mandate niederlegen, andere Mandate auf andere Schultern verteilen, siehe beispielsweise Japan, oder andere Länder springen auch in die Bresche ein. Teilweise sogar paradoxerweise China. Und ja, die Amerikaner nutzen nämlich diese Entlastung in den Kapazitäten, um andere Teile halt quasi im Südpazifik wieder mit mehr Truppen auszustatten. Die Chinesen, die bauen da sehr stark aus und die Amerikaner verlegen die Truppen, die sie jetzt halt wo in verschiedenen Teilen der Welt haben, konzentrieren sie halt auch dort in der Region. Ja, das ist der Hintergrund, den man da haben muss. Ne? Nicht, dass der Donald Trump sagt, hier, wir holen die Leute nach Hause. Die kommen nicht nach Hause, die werden nur woanders hin verlegt. Beyond Counterterrorism, Defeating the Salafi Jihadi Movement vom American Enterprise Institute. Ah, okay. Ja, also was in dem Rapport, was mich aufhören hat lassen, war, the US is losing against Al-Qaeda, the Islamic State and other like-minded groups, which are all part of the Salafi Jihadi movement. US counterterrorism efforts have made Americans safer, but the Salafi Jihadi movement is more than its terrorism threat. That movement now prioritizes developing its relationships with local Sunni communities from which it draws strategic strengths to transform the Muslim world. Das heißt, dass sie halt eher eine Gramsci-Strategie anwenden, um halt größer zu werden und halt in lokalen Communities halt bestimmte Services stellen, um sich halt mit den lokalen Leuten gut zu stellen und dass sie halt größer werden und bisschen vom Terror zurückgeschrecken, aber halt sozusagen als Bewegung definitiv nicht an Druck verlieren. Und ist natürlich auch immer schwer abzuschätzen, wenn du so einen Rapport liest, wenn du jetzt nicht unbedingt bei einem Geheimdienst arbeitest oder halt vor Ort Leute kennst, inwieweit es stimmt oder nicht stimmt. Aber wenn es halt so stimmt, wie es da drin steht, ist es gar keine schöne, gute Entwicklung. Also ist gar nicht gut. Also wenn die versuchen, die Einstellung der Zivilgesellschaft zu verändern, nicht gut. Also, ja. Mosaic Warfare, small and scalable are beautiful. Das ist eine neue Strategie, wie sozusagen mit AI, mit Drohnen, mit Kampfflugzeugen, mit lokalen kleinen Truppen Krieg geführt wird. Und es ist sozusagen neue Generation Kriegsführung. Ist immer fragwürdig, inwieweit das schon umgesetzt wird, inwieweit es dann richtig neu ist oder man halt nur einen fancy neuen Term hat, was man auch öfters gerne mal macht. Aber hier wird halt ein Kriegsszenario geschildert, wo halt mit AI zusammen Krieg gespielt wird. Und ich finde es auf jeden Fall interessant. Es ist ein nicer, kurzer Read und es ist sozusagen das neue Schlagwort. Ist aber fraglich, ob das in die Mainstream-Medien aufgenommen wird. Also wahrscheinlich in 3-4 Jahren oder in 5 Jahren hörst du das erste Mal Mosaic Warfare. Also. Und dann noch Rand, most popular Blog Commentary of 2019. Falls ihr ein bisschen Zeit habt, ist auf jeden Fall interessant, ist gut zu lesen, gut zu wissen, was halt sozusagen übers Jahr bei so Thinktanks ganz oben stand, weil die halt auch den stärksten Einfluss einfach auf Policy haben und damit den stärksten Impact, was dann passiert. Also, how terrorist groups learn, implications of for Al-Qaeda, what the Baghdadi video means, Hezbollah is in Venezuela to stay. The United States can't rely on Turkey to defeat ISIS. The costs of confrontation with Iran are mounting. Common sense solutions to the border crisis. The Syrian civil war is coming to an end. dauert im Schnitt immer 15 Jahre in Bürgerkrieg, also rein statistisch gesehen. Vietnam is the Chinese military's preferred warm-up fight. What border walls can and cannot accomplish and a warning trend in China and Russia relations. Also hatten wir auch schon im letzten Stream, dass Russland ein bisschen einverleibt wird von China. Und China viele von diesen Themen hatten wir schon oder werden wir noch haben? Ja, Ist halt so. Und auch wenn bei der Rand Corporation immer die Gefahr besteht, dass man danach Objekte besonders attraktiv findet, machen die manchmal gute Sachen. Ja, also im Bias Bewusstsein, dass das halt die Hardcore Kapitalisten Freimarktleute sind, ne? Ja, also die haben auch alle immer ihren Bias, also die ganzen Think Tanks oder CSIS, also das ist überall immer mit Vorsicht zu genießen, also. Und deswegen habe ich mir gedacht, Rand Top Lists Blog, dann noch The New Internationalist Top Reads. Das passt dann ganz gut, also ist halt stark links angehaucht, was man denn so zu lesen hat. Und da hatten sie I was wrong about Extinction Rebellion, this is why journalists must pay attention to Julian Assange. Don't call the Essex 39 a tragedy. Das war dort, wo die Leute in dem Kühlaster drin waren. Why is Greece still containing refugees in camps? Will the rich escape climate apocalypse? Also wird man den Green New Deal auf die Reichen umlegen können? Und wo wohnen Reiche in der Zukunft? Little Africa in China, dass Guangzhou in China mittlerweile 15.000 Afrikaner beherbergt und dass die Beziehungen sich da verstärken. The Assault on the Rojava, also Trump Administration in Syrien. Dann Interview mit Slavoj Žižek. Ich mag Žižek, aber Žižek ist auch irgendwie so eine Hassliebe. Ich keine Ahnung. Manchmal denke ich mir so, jeder, der ihn ernst nimmt, den kann ich nicht ernst nehmen. Manchmal finde ich es ganz lustig, was er sagt. Ich keine Ahnung. Ich Slavoj halt. Und dann What can I do to stop climate change and Progress and its discontents. Da gehen sie auf Bill Gates, Steven Pinker ein, die Optimisten. Also, dass wir ständigen Fortschritt haben, der natürlich auch aufgehalten werden kann, aber dass generell in den letzten Dekaden alles danach aussieht, dass es besser wird. Und da habe ich mich gefreut, dass sie gerade das mit noch reingepackt haben. Also, die meckern zwar dann auch an Steven, an Pinker und Bill Gates rum, aber dass sozusagen die Information, dass eigentlich alle Eckdaten der Welt immer besser werden, Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, Leserechtschreibrate, wie viel die Leute verdienen, dass weniger Leute hungern, etc. Das ist ein wichtiger Narrativ, den die Leute kennen sollen, auch wenn es da viele Abers gibt. Also. Ja, so, kommen wir zu China, Vietnam, Südchinesische Meer, das ist ja habe ich jetzt schon öfters erwähnt. Chris, wenn du bitte ein bisschen runterscrollst, da sehen wir zwei Bilder runterscrollst, da sehen wir eine schöne Karte von der Region, um die es geht. Und genau. Ich sage direkt, wenn ihr diese Karte mit dieser gestrichenen Linie irgendwo seht in einer Nachrichtensendung oder so, habt ihr eine 99-prozentige Chance, dass das von China, von der Propagandaabteilung bezahlt wurde, dass es so gezeigt wurde, und eine 1-prozentige Chance, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Weil das ist keine offizielle Karte. Ja, das entspringt von einem Vorschlag, der 1947 bei irgendwelchen Verhandlungen mal auf den Tisch gelegt wurde. Und auf den pocht China aber und sagt quasi, dass das der Gebietsanspruch von China wäre. Und mit verschiedenen Begründungen, und die aktuellste Begründung ist, dass halt, wie man auf dieser Karte sieht, erstmal, was man auf den ersten Blick sieht, diese Linien, die führen verdächtig nah an den Ländergrenzen oder an den Grenzen von anderen Ländern entlang. Allein deswegen ist es, ja, gibt's ja Gebietsanspruchszonen oder sowas. Alleine aus dem Grund ist das blödsinnig, aber es gibt verschiedene Gründe. Es gibt bestimmte Archipelagos und kleine Inseln und Felsanhöhen, aber nichts, was irgendwie nach irgendwelchen internationalen Standards als bewohnbare Insel mit territorialem Gebietsanspruch gilt. Ja, also nicht mal sowas wie Gibraltar. Und allerdings sind in den letzten Jahren durch Terraforming-Maßnahmen von China, Sandaufschüttungen, anderen Sachen ist da eine gewisse Landmasse gewonnen worden, sodass jetzt aus rein geologischen Gesichtspunkten teilweise diese Inseln, die Spratly Islands, diese Sachen, diese Archipels vor den Spratly Islands, diese Kriterien erfüllen könnten. Und China hat Militärbasen und Flugbasen draufgebaut mit Tausenden von Personal, was da permanent stationiert ist. Und damit rechtfertigen die halt, ja, das sind bewohnbare Inseln, ne? Und deswegen können wir jetzt, und ne, die sind ja von uns, und deswegen erheben wir jetzt diesen internationalen territorialen Gebietsanspruch nach einem gewissen Seerecht. So. China versucht halt, die umliegenden Länder darauf auf Linie zu bringen, dass die entweder diese Ansprüche akzeptieren oder überhaupt erstmal in die Verhandlungen einsteigen, um gewisse Präzedenzfälle zu schaffen, so nach dem Motto, ja, wir akzeptieren, dass ihr diesen Anspruch habt, jetzt reden wir mal drüber, wie wir einen Kompromiss finden, weil wie gesagt, diese Sache, die ist absolut nicht akzeptiert von niemandem. Ja, das ist einfach eine Sache, auf die China pocht, dass das so ist, und die akzeptiert das so. Und auf internationalem diplomatischen Niveau halt in die Verhandlungen einzusteigen, mit dem als Grundlage der Verhandlungen, würde schon den Punkt quasi akzeptieren und würde schon wieder, also ich hoffe, jetzt ist verstanden, worum es geht, ne? So, gerade Vietnam. Vietnam ist ja Chinas größter Konkurrent auf verschiedenen kulturellen Niveaus und politischen Niveaus. Die sehen sich halt besonders bedrängt. Ja, aber man kann sich auch vorstellen, dass Malaysia da sehr stark drunter leiden würde, die Philippinen auch, Brunei auch. Oh, und wobei ich nicht genau weiß, ich glaube, Brunei hat mit China schon gewisse Vereinbarungen getroffen, weil Brunei ja auch mit am nächsten an den chinesischen Militärbasen liegt, und Brunei ist auch ein sehr seltsames Land. Ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ist ja eine Monarchie auch. Und also ein Sultanat, ja. Und ja, wie man sieht, die amerikanische Militärpräsenz, die in der Vergangenheit halt die Region stabilisiert hat, nicht nur, dass die kleineren Länder nicht untereinander im Konflikt gehen, sondern dass auch große Länder sich nicht kleinere Länder einverleiben, sowie die Freihaltung von Handelskorridoren, dass der freie Weltmarkthandel gewährleistet ist. Dafür sind diese Militärbasen in der Regel da. Natürlich auch immer andere politische Gründe, ne? Kann man immer kritisieren. Aber jetzt hat China halt sehr nah an die Amerikaner diese Basen gemacht, und mittlerweile sind die Basen halt so weit ausgebaut, dass die amerikanische militärische Vorherrschaft in diesem Teil der Welt halt gefährdet wird. Ja, insbesondere nicht nur durch die Militärbasen in verschiedenen Ländern, sondern vor allem auch durch die Flugzeugträger, die halt die Handlungszone von militärischen Schlägen einfach sehr weit ausweiten können und halt sehr schnell, relativ schnell, sehr viel Schlagkraft weit transportieren können. In die Zone, um die es hier geht, ihr seht ja, da ist nicht sehr viel Landmasse, außer diese kleinen Inseln. Und genau in der Mitte hat China quasi jetzt diese schwimmenden Flugzeugträger. Es ist üblich, dass Handelsschiffe, die durch diese freien Handelsmeere fahren, nochmal, dieser Gebietsanspruch ist komplett einseitig von China und hat keine wirkliche Grundlage für gar nichts. Von gar nichts. Ja, es passiert halt, dass Schiffe, die da langfahren, von chinesischen Schiffen, Kriegsschiffen, gefolgt werden, und wird da und angefunktioniert. Sie fahren in chinesische Messer, Gewässer, drehen sie sofort ab, sonst öffnen wir das Feuer oder sonst was. Ja, und da geht es schon wieder darum, irgendwelche Präzedenzfälle zu provozieren, weil wenn die Schiffe dann darauf eingehen und quasi abdrehen und damit den Gebietsanspruch anerkennen, und das passiert oft genug, dann hat man wieder eine rechtliche Grundlage, weiterhin diese Zone aufzubauen. Also China macht quasi mit allen Mitteln, außer harten kinetischen Schlägen, sage ich jetzt mal, schaffen die dort Tatsachen, um quasi durch die Hintertür diesen internationalen Kriterien zu genügen, dass sie halt sagen können, nein, wir haben dieses Territorium, das ist anerkannt, weil Gewohnheitsrecht, weil alle Schiffe haben immer abgedreht oder sonst irgendwas und ja, wir haben ja unsere Inseln da. Ja. Ja, Hintertür ist gut. Kann man sowas nennen. Das ist nicht wirklich, es ist nicht Kolonialismus, es ist nicht Imperialismus, es ist wie, ich weiß gar nicht, was das für ein Begriff hat. Expansion der Einflusszone auf jeden Fall. Und wie immer geht es natürlich auch immer wieder um Rohstoffförderrechte. Ja. Also vom Prinzip stützt das meiner Meinung nach gewisse Verschwörungstheorien, die eben davon reden, dass international alles per se recht irgendwie gemacht würde oder so. Ist mir aber, glaube ich, keine Ahnung von. Ja, das ist ja keine Verschwörungstheorie, das ist so in gewissen Sachen, ja, in Sachen, die gerade solche Sachen betreffen, aber Handelsrecht, es gibt diese Commercial Codes, dann gibt es das Admiralty Law und dann gibt es noch verschiedene andere Arten des Seerechtes, die teilweise kompatibel sind, teilweise nicht. Ich habe ja gesagt, China beruft sich auf eine gewisse Art und zwar auf das Admiralty Law und beispielsweise die Amerikaner, die akzeptieren das Admiralty Law ja beispielsweise gar nicht. Das ist aber auch, was der Mammon meint, ist, dass wir keinen Friedensvertrag haben. Seit 1949 nicht. Ja, und deswegen sind wir ja noch das Deutsche Reich und deswegen ist alles nach Seerecht. So, also, ja. Wenn dir die Polizei eine Vorladung schickt, ist nichtig, sagst du hier Seerecht. Es herrscht Besatzungsrecht in Deutschland. Ja, anders ist Eintracht Frankfurt eigentlich nicht zu erklären, das stimmt. Weißt du, was du mir, komm dir da nach Hannover, Alter. Wir, was ist da, können wir euch nicht mit dem Brexit loswerden? Ja, das wäre ganz gut. Aber die Zeiten sind vorbei. Brexit. Islamic State in Nigeria beherrscht Christian Hostages. 11 Nigerianer wurden als Vergeltungsaktion zu Avenge Abu Bakr al-Baghdadi den Raid vom Oktober im Propagandavideo hingerichtet. Und lokal ist halt IS noch da, Boko Haram. Also wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Also. Dann haben sie das an BBC geschickt, oder was, das Video? Super. Oder veröffentlicht es irgendwo? Nee, veröffentlicht. Also die schicken es nicht direkt an BBC, sondern die haben ihre eigene Internetinfrastruktur, also Server, teilweise öffentlich, teilweise nicht öffentlich. Versuchen es auch immer auf Twitter, YouTube etc. hochzuladen. Deswegen auch immer in der SJW-Debatte, was man nicht vergessen darf, die ganzen Zensurmaßnahmen, die eingeführt worden sind in den letzten Jahren, die waren halt auch eine Reaktion auf IS, also und dergleichen. Nicht nur, dass überall Crybabies rumrennen, die Zensur fordern, sondern dass man eben dann einen Zensurapparat für Terrormaterial geschaffen hat, wo man dann auch den Begriff etwas weiter ausgedehnt hat und andere Sachen mit aufgenommen hat. Also, ja. Ja, wie man hier auch gesehen hat, in Nigeria und anderen afrikanischen Staaten gibt es halt sehr große Konflikte. Zum Glück sind die, was heißt zum Glück, aber die sind meistens nur auf nationalen Rahmen beschränkt, also inner afrikanischen Staaten Konflikte. Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die mehr internationale Aufmerksamkeit auf sich rufen, wie zum Beispiel Mali. Ja. Finde ich, wird das immer schlimmer, aber das ist nur so am Rande, ja. Nur nochmal halt für den Hintergrund, die Franzosen, die Briten und die Amerikaner haben halt im Konzert die malesische Regierung, die Regierung von Mali unterstützt, weil im Norden des Landes Separatisten die Macht übernommen hatten und teilweise halt auch Rohstoffförderanlagen und die dazugehörigen Lieferketten gefährdet haben. Und daraufhin wurden zahlreiche Lufteingriffe geflogen und das Ganze hat geendet mit einer militärischen Bodentruppenaktion, wo 12 Leute getötet wurden und dann war Ende. Ja. Seitdem gibt es aber weiterhin Konflikte, Partisaneneinsätze werden sie genannt, ja. kann sich fragen, ob es da einfach nur sehr gut bewaffnete Kriminelle sind oder ob es halt wirklich noch eine Separatistenbewegung in Mali gibt. Ist halt alles nicht so ganz klar. Auf jeden Fall sind, was klar ist, ist, dass die Franzosen ein Interesse haben, in Mali für Stabilität zu sorgen, dass die Lieferketten für gewisse Rohstoffe, die sie benötigen, unter anderem halt für ihre Nuklearkraftwerke, nicht unterbrochen werden. Was überhaupt nicht so ganz dazu passt, ist, dass die Amerikaner ja jetzt gesagt haben, ja, wir sind raus. Weil die Briten, die Franzosen und die Amerikaner ja zusammen da im Konzert gehandelt haben. Die Amerikaner natürlich hauptsächlich mit strategischer Unterstützung durch sowas wie Aufklärungstechnik, Luftschläge und sowas, sehr wenige Bodentruppen. Aber trotzdem, die strategische Unterstützung, die kann ja technisch nicht so einfach ersetzt werden. Deswegen haben die Franzosen da jetzt so ein kleines Problem und wissen nicht so ganz, wie sie da weiterhin für die Sicherheitslage garantieren können, wie sie es ausdrücken. Und ja, wie gesagt, Westafrika ist die Einflusszone von Frankreich. Allerdings sind die da mittlerweile auch militärisch recht weit gestreckt, sage ich mal, mit ihren Ressourcen. Ich weiß ja nicht, vielleicht fragen die ja Deutschland um Hilfe. Mali sehe ich auch wiederhin, sehe ich genau wie das Südchinesische Meer. Und Libyen leider als Konfliktherd fürs nächste Jahr. Schade. Und dann kommen wir gleich noch zu einem Staat, von dem ihr sonst relativ viel in den Medien hört, Burkina Faso. How Ansar al-Islam gains popular support in Burkina Faso. Und da hat man das Salafi Jihadi Movement expands a case study in Burkina Faso. Und ich finde einfach die Grafik ganz schön, weil wenn man Terror hört, dann denkt man, da treffen sich 5 Leute und die tun dann einmal jemanden entführen oder einen Terroranschlag machen und das war's. Aber es ist halt, also multilayered. Also du tust halt suppress dissent, deter security forces, control lines of communication, target ethnic groups, intimidate and assassinate state representatives and local elites, attack mines and foreign workers to drive out the state and foreign companies, destroy local institutions, mobilize lower classes and youth against traditional elites, capitalize on ethnic tensions, exploit the perception of state predation, exploit the perception of foreign predation, ban practices that enrich traditional elites, replace the education system, control behaviors through financial leverage. Und da sieht man halt, dass sozusagen also Terrorgruppen eigentlich ja auch als Endziel die Einführung von einer neuen Ordnung haben und den Staat übernehmen wollen in der Theorie. Und dass eben so eine Operation oder eine Schwächung von einem Staat, dass das halt über Jahre hinweg geht. Und das ist aber die Standardzersetzungsstrategie, die immer angeführt wird. Also ich will das damit nicht kleinreden, aber ja. Ja. Und das Wichtige ist halt an solchen Meldungen, also manchmal, wenn wir hier im Ausland ankommen, das Ding ist halt, lass mal so einen Konflikt hochschwellen und dann haben wir halt 2015 das sich wiederholen, weil plötzlich Leute wieder am Flüchten sind. Und deswegen, ja, ist es wichtig, dass man da ein Auge drauf hat. Also, und wie gesagt, Quellenkritik ist natürlich auch immer wichtig. Critical Threats kann man jetzt auch ja, sich manchmal beschweren über den Inhalt von denen. Und noch Steven Pinker zum Schluss oder fast zum Schluss. Der hat natürlich wieder sehr positiv Bericht erstattet darüber, was alles besser geworden ist, dass nicht alles besser wird und dass der Fortschritt nicht, dass es halt kein Naturgesetz ist und dass er halt immer wieder hart errungen werden muss und dass wir jeder neuen Generation das schwer beizubringen haben, also dass es eine Sisyphus-Arbeit ist, dass es in einer Generation verloren sein kann, was wir an Fortschritt erschaffen haben und er geht halt auf verschiedene Szenarien ein, was macht was machen Atomwaffen, was ist AI etc. Also wenn ihr sozusagen den Optimisten-Outlook für die 2020er Jahre hören wollt, da habt ihr hier den Steven Pinker und von ihm The Blank Slate solltet ihr unbedingt gelesen haben. The Better Angels of Our Nature oder Enlightenment Now fand ich nicht so klasse. Es sind seine positiven Bücher, also von positiven Fortschritt. Was er sehr gut geschrieben hat, ist The Blank Slate. Also fast so gut wie Miete pro Kopf. Und hier noch ein Artikel darüber, dass Alkohol trinken gut ist. Das, ich dachte, das gehört einfach fürs Ende vom Jahr, wenn dann Silvester kommt und euch einen reinknallt hier. Er ist auch schon von 2018. Die sagen, dass Trinken gut ist und die Gesellschaft retten wird. Ist gesellschaftlich gut, oder was? Ja, das ist alles gut. Macht die Haare sauber, die Haut besser, das ist gut für die Gesundheit, für Gesellschaft, alles. Hier in Hessen sind so Lichter nachts am Himmel gewesen vor ein paar Tagen und die Leute haben sich gewundert, ob jetzt eine UFO-Armee kommt. Und das sind aber nur Satelliten von Elon Musk, also von SpaceX, so die erste Marge. Insgesamt will er wohl 12.000 oder so ins All schießen. Dann haben wir solche Satellitenfarmen, die dann ein bisschen leuchten, mal ein bisschen öfter zu sehen wahrscheinlich. Also. Ja, der Punkt ist ja, die haben die hochgeschickt, aber absichtlich ganz tief, damit die, die nicht funktionieren, einfach wieder abstürzen und die, die funktionieren, anspringen und sich mit Treibstoff ein bisschen nach oben befördern. Deswegen sieht das so komisch aus. Klingt nach Trial and Error. Ja, also später, wenn die in Betrieb gehen, dann sollen die höher sein. Funktioniert. Aber eins ist ganz klar, ich habe ja hier schon mal diesen einen Effekt vorgestellt, wie das ist mit Weltraummüll und wenn ein Satellit einen anderen trifft, was eine Kaskade auslöst und was es für Effekte haben kann. Ja, genau, das wird auch befürchtet. Die schicken jetzt auch noch mal ganz viel mehr Satelliten hoch. Ja, die haben ja jetzt die Space Force als eigenständigen Zweig des Militärs ausgegründet. Was ich allein krass finde, ich dachte, es würde der Air Force angehangen werden. Aber allein dadurch, dass es ein eigenständiger Zweig ist, werden die einfach so viel Geld zur Verfügung haben und so viel Material einfach raushauen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass die 1600 kleinen Satelliten eine Zahl ist, die uns noch klein vorkommen wird. Wie viel CO2 entsteht eigentlich, wenn man so eine Rakete ins All schießt? Komm, selbst im Weltraum sieht Greta das CO2 nicht. Im Weltraum sieht selbst Greta das CO2 nicht. So. Ich dachte, im Weltraum kann keiner Greta sich beschweren hören. Nein, das durch die Radiowellen ist leider auch das gewährleistet. Aber ihr müsst aufpassen, es geht gerade ein ganz, ganz böser, eine ganz böse Malware rum. Ja, und zwar ist das die Greta-Malware. Ja, die richtet sich zum Glück nicht unbedingt an unser Zielpublikum. Allerdings ist das quasi so ein Clickbait-Artikel für Greta-Fans. Und wenn die Leute draufklicken, dann ziehen die sich eine Malware, die halt ein Skript ausführt. Und wenn die nicht ordentlich abgesichert sind, dann wird das E-Mail-Konto geöffnet von Outlook und die E-Mails werden weitergeschickt. Und es entsteht CO2. Wenn irgendwelche Mobilgeräte per SMB angebunden sind, dann wird das auch da aufgespielt. Und ganz Emonet, auch ein lustiger Name, Emonet, passt irgendwie zu Greta. Ja, und Emos. Also keine Greta-E-Mails öffnen. Hier auf Twitter gab es auch ein Sicherheitsloch und zwar haben sie dadurch dann animierte PNG-Dateien wieder einspielen können, darstellen können, die Twitter schon länger wohl gesperrt hat, wegen der Gefahr von epileptischen Anfällen. Von hier hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich irgendwie eine reale Gefahr ist. Ich finde das nur aus dem Comic oder so. Aber offensichtlich existiert das Problem wirklich und ja, das Sicherheitsloch haben sie jetzt im Prinzip nur dadurch gestopft, dass das komplett verboten haben, erstmal diese PNG-Dateien. Was geht denn mit den PNGs, was mit einem GIF nicht geht? Keine Ahnung. Ja, ich bin verwirrt. Ja, fand ich auch verwirrend. Ja, hier steht Multiple Animated Images. Vielleicht ist das Problem, dass es mehrere irgendwie sind, die dann hochfrequenter laufen oder so. Die haben auch so einen Transparenzkanal, keine Ahnung. Naja. Ja, nochmal kurz mit dem Dingskongress. Lohnt sich kaum drüber zu reden, aber es ist ja jetzt gerade wieder dieser Chaos-Computer-Kongress. Ist ja schon seit einigen Jahren unmöglich gewesen. Dieses hier war mal eine lustige Sache. Hier hat die Anke Domscheit-Berg irgendwie eine Anfrage gestartet, welche Domains die Bundesregierung hat mit der Endung .org. Weil wir hatten ja jetzt auch letztens hier die Meldung, dass das ja jetzt in privater Hand ist, das .org. Und zu den Domains gehören unter anderem schmitz-katze.org. Das ist eine Domain, die der Bundesregierung gehört. Das ist sehr gut. Und dann hatte ich doch gerade noch was gefunden. Schmitz-Katze ist eine Organisation, ist auch. Max und Flocke Helferland, das Lernspiel für den Katastrophenschutz. Digitales Duck and Cover, oder was? Ja. Das ist aber auch so ein Name, Alter. Max und Flocke Helferland. Hier habe ich noch so einen Tweet. Die Schweizer haben Fefes Block auf Klopapier ausgedruckt und das ist so ungefähr die großartigste Idee auf diesem Kongress. Toll. Das ist so Bescheid. Und dann sagt jemand FYI, bei den Hexen, das ist so eine Gruppierung von geschlechtsbesessenen Leuten, die da rumrennen, lagen vorhin noch Fefe, nein, danke, Sticker rum. Ach du Scheiße. Ja, bei den Fefe, den haben sie ja schon seit ein paar Jahren auch auf dem Kika. Letztes Jahr war der noch da, hat Interviews gegeben. Ja, der ist eigentlich immer da, ist wahrscheinlich dieses Jahr wieder da, denke ich mal, aber die hassen den ja schon seit einer ganzen Weile. Ach, der hatte auch das Nord-Format und der hat halt das gleiche Schicksal erlitten wie alle Comedians, in Anführungszeichen. Das ist ein bisschen so System dann halt von so mit dem Fefe. Ja, aber TCC kann man auch ganz andere Schicksale heutzutage erleben, habe ich den Eindruck, im letzten Jahr. Ja, ich muss auch wirklich sagen, dieses Jahr, meine persönliche Note, ich bin selber überrascht, wie kalt mich das Ganze lässt. Ich habe auch noch gar nichts vom Kongress mir angeguckt oder mich überhaupt interessiert. Ich weiß nicht, wie das Motto heißt. Ja, auch mit dem Fefe oder sonst irgendwas. Das lässt mich total kalt und das war mir früher halt mal wichtig. Hm. Wäre dann nicht eigentlich aus wirtschaftlichen Richtung entwickelt hat, dass es mir fast egal ist. Hast du den CCC aufgegeben vielleicht? Ja, ich meine, der CCC macht auf lokaler Ebene weiterhin sinnvolle Sachen. Das würde ich nicht kleinreden. Aber diese ganzen großen Organisationen und die alten Leute, an denen man sich so ein bisschen orientieren konnte, das ist total unterwandert, das Zeug. Ja, also ich habe mir den 36C3 Let's Play Infokriegen mit Gamergate Anita Sarkeesian aber der war auch, ich muss sagen, der war von der Informationsdichte angenehm. Ich habe ihn auf zweifache Geschwindigkeit angehört, es ging. Informationsdichte. Deswegen kam es ja wahrscheinlich so vor, dass da die Informationsdichte überhaupt vorhanden war. Ja, aber manche von den Vorträgen sind ja noch langsamer. Die hörst du es auf zweifach und bist immer noch gelangweilt. Ich glaube, das ist nicht das Schlimme. Ich bin mir sicher, es gibt weiterhin interessante Vorträge im Sinne nicht politisch, sondern irgendwas Technisches, irgendwas Hackermäßiges, irgendwas Lustiges, irgendwas. Ah, du willst nur vom Infokrieg ablenken. So, dafür, also das ist ja weiterhin eine Sache, die da ist, aber das ganze andere negativ überschattet das einfach so krass. Das war wie programmiere ich meine Drohne um, dass der Typ oder die Tuse am Anfang des Vortrags erstmal 2 Minuten irgendwas über Intersektionalität geredet hat, warum das ja auch wichtig wäre für die Drohnenprogrammierung. Ja, das haben wir schon lange. Aber das eigentlich anfing, das ist unglaublich. Ja, der Laden ist auch, gehört eigentlich in die lange Liste mit Atheism Plus, Piratenpartei, Computerspiele, Comics, Star Wars, da gehört das an. Wäre es für diese Leute nicht billiger, wenn sie Republika und diesen Chaos-Kongress zusammenlegen? Ja, sind doch eh schon die gleichen Arschgeigen. Ja, aber die Macher sind wahrscheinlich nicht ganz die gleichen, von daher geht das wahrscheinlich nicht so richtig. Ja, aber das sagt ja auch schon viel aus. Der Chaos Computer Kongress, der kriegt halt immer mehr den Charakter von der Republika, obwohl da ja eigentlich was ganz anderes war. Es ist ja ein Vereinstreffen. Ja, ja, die Leute haben sich da auch schon ein paar Mal, das war ja auch so eine von den Sünden von Fefe, dass er sich genau über diese Sache schon mal beschwert hat vor ein paar Jahren. Ich erinnere nur an Fefe, die Kack-Nerd-Pegida. Ja. Boah, also ich habe den auch eingeschrieben heute, irgendwie macht Technik, das nervt ja auch nur Scheiß. Das nervt wirklich. Also, wenn sie wenigstens mal eine differenzierte andere Meinung hätten oder ne? Eine andere oder eine differenzierte, aber dieser Mainstream-Scheiß, das muss doch wirklich noch CCC nicht sein. Ja, also ich werde auch noch mal reingucken, wenn die ganzen Videos online sind. Genau wie letztes Jahr werde ich wieder eine Playlist auf meinem Kanal Priceball hochstellen mit den CCC-Videos, die ich für sinnvoll halte, dass man sich sie angucken kann, ohne zu viel zu cringen. Und dass man einige Informationen mitnehmen kann. So. Ich habe euch hier noch auf den Schluss von der Petit Nikoko eine Florida Man Artikel Thread mitgebracht. Mit Januar, Februar, März, tralala, und dann jedes Mal vier Artikel über Florida Man. Also ich hoffe, dass euch das zur Unterhaltung genügt. Warum kriegen die denn nicht? Das ist eine gute Frage. Also, ich finde es ganz lustig. Vor allem, was ist Tim seine Superkraft? Florida, oder wie? Ja. Das kann man mit Orangen werfen oder sowas. Oder mit Alligatoren. Oh ja. Wenn wir jetzt den Strohhalm, die werden demnächst durch Metallstrohhalme ersetzt. Allerdings kann man dann, wenn man stolpert, sich das Auge damit ausstechen. Ne? Ach Gott. Ja, machen die wirklich Metallstrohhalme? Ja, kannst du kaufen, schon beim Saturn, habe ich glaube ich gesehen. Ja, der Held der Steine hat auch schon einen. Der Danisch hat davon geschrieben. Seufzt. Ja, Florida Man claims to be agent of God, carries rattlesnake on beach. Ja. Shirtless man arrested after shoveling spaghetti in his mouth at Olive Garden. Macht man das dann nicht sowieso? Ja, eigentlich ja schon. Also, ist Olive Garden ist so ein fieses, so ein Systemgastronomie-Ding. Ne? Ja, genau. Fies, ja, mies, echt. Ja, die haben nichts anderes, ne? Doch, die haben sicher auch was anderes. Ja, Gordon Ramsay. Und so, seine Individualrestaurants. Police, Florida man arrested for passing out Mariana because it was Christmas. Guter Mann. Habt ihr das mit dem Bankräuber mitgekriegt? Ja. Irgendwo in Amerika eine Bank marschiert. Ich weiß nicht, ob er aus Florida war in dem Fall, aber hat die Bank überfallen und hat dann draußen angefangen, die Scheine in die Luft zu schmeißen und den Leuten fröhliche Weihnachten zu wünschen und hat sich kurz darauf widerstandslos festnehmen lassen. Ja, Achievement Unlocked, sage ich dazu. Ja, Achievement ist in dem Fall aber wahrscheinlich nur eine Gefängnisstrafe oder so und die Schulden. Ich habe schon getippt, dass er vielleicht ins Gefängnis will. So, es gibt ja so Leute. Das riecht irgendwie danach, als wenn irgendwie... Florida Man makes himself a snack while robbing Taco Bell. Florida Man arrested for trying to make an alligator drunk. Ist auch gut. Alter Schwede, Floridianer. Florida Man demands less money during bank robbery, deputies say. Florida Man, das klingt irgendwie wie so ein... Weiß ich nicht. Florida Man allegedly masturbated on woman in toy aisle at Walmart. Ah, das ist jetzt Misogynie und Verharmlosung von Rape. Ich lese da nur vor, was da steht. Das ist schon lustig. Florida man ends police standoff for a slice of pizza. Ist auch gut. Ja, man kann sich den größten Scheiß ausdenken, wenn man sagt, Florida Man did it, ist es absolut glaubwürdig. Und Jeffrey Epstein didn't kill himself. Toxische Florida Man did it for science. Toxische Florida Maskulinität. Florida Man threatens to kill men with kindness. Has Machete named Kindness. Aha, geiler Scherz. Oh mein Gott. Ich habe gestern einen lustigen Kinoabend gemacht und ich kann euch sagen, Once Upon a Time in Hollywood ist nicht schlecht, wenn man auf Film steht und ein bisschen was über die Zeit weiß. Und The World of Kanoko ist ziemlich düster und verstörend und am Ende möchte man keine Kinder haben. Kann ich beide empfehlen. The World of Kanako. Antireproduktive Propaganda. Was war denn da so schlimm? Es geht um einen versoffenen, aggressiven Ex-Cop, der einen Anruf von seiner geschiedenen Frau kriegt, dass die Tochter weg ist. Und je länger sie nach der Tochter suchen, umso mehr zweifeln sie daran, ob sie wiederhaben wollen. Sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ist was für starke Nerven. Okay. Ja, also beim anderen Film kann ich's bestätigen. Den habe ich jetzt auch gesehen, die Tage, fand ich auch gut. Ja, also wer da jetzt so ein Tarantino erwartet, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. Also mit ständigen coolen Wortgefechten also und bla, das fehlt vielleicht ein bisschen. Bei dem Film fand ich das mit dem Subverting Expectations mal richtig gut benutzt. Alter Schwede, diese Szene auf der Ranch, wo er dann alleine in das Haus reingeht und wieder führt Tarantino sich an der Nase rum, ist großartig. Genau, also, ja. So das geht das und nicht wie Rian Johnson das macht. Genau. Aber wirklich auch Darsteller super. Und halt Bilder, wenn man ein bisschen so in dem Kino-Ding drin ist, man erkennt so viele Dinge wieder und es sind so viele kleine Zitate, da steht dann bei dem einen Typ im Buchladen steht der Malteser Falke auf dem Tresen und so. Ich glaube, wenn man alle Filme irgendwie mitschreiben will, die in dem Film entweder zitiert oder als Name auftauchen oder als Prop oder so, hat man lange zu tun. Großartiges Ding. Ja, und nächstes Jahr. Einen Filmtipp wollte ich auch noch geben. Und zwar, wenn ihr jemanden habt, dem ihr etwas schenken müsst, aber ihr mögt ihn nicht, dann Kinotickets für Cats. Boah, das ist aber. Ja, da kannst du aber in Den Haag für landen irgendwann. Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, den diesmal auszumachen, leider. Und deswegen. Ach du Scheiße. Du hast ja den angeguckt. Ja. Gott, nee, also ich würde, also niemals, der arme McKellen, ich frage mich, warum der Geld gebraucht hat. Weil aber ich hatte einen Vorteil, ich habe das Musical vorher nicht gesehen. Ich habe gehört, wenn man das Musical gesehen hat, ist es noch schlimmer, sich den Film anzugucken. Okay. Ja, ich denke mal, die Leute werden wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, wie furchtbar das hinterher endet, weil wenn du da irgendwie mit so ein paar Punkten auf dem Gesicht da irgendwie vom Greenscreen irgendwas erzählst, dann merken die ja nicht, was da hinterher für ein merkwürdiges Zeug draus wird. Ne? Also ich denke mal, so ein Fall wird das wahrscheinlich gewesen sein. Es ist so, wie ich mir einen sehr schlechten Drogentrip vorstelle. Memories. Die Hauptdarstellerin ist ja schwarz und haben sich Leute aufgeregt, dass sie ein weißes Kostüm anhat und ein bisschen weiß im Gesicht geschminkt ist als weiße Katze. Whiteface. Man erased die BIPOC Actors of Color. Also wenn man sich den Film anguckt und einem fallen solche Details auf, dann wow. Wow. Ja. Oder ihr guckt alle keine Filme, sondern lest mein tolles Buch. Ich glaube, in Wahrheit sind die auch gar keine Katzen. Das prangere ich auch an. Mieze pro Kopf. Mieze pro Kopf. Ja, nächstes Jahr geht's weiter. Nee, doch, nächstes Jahr geht's erst weiter. Aber wahrscheinlich mit einem Sonderstream. Mehr dazu von Chris. Ja. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, wir sind wahrscheinlich am Samstag schon wieder. Samstag, was hast du vor? Der Sonderstream. Wir sprechen mit einer alternativen Splitterpartei im deutschen Parlament. Achso, das, ja, ich erinnere mich. Ist klar. Macht's gut. Ja. Fördert, was zur freier Dienst, zerschmettert, was für schadet. Ich fand nicht so viel im Hühnerstallmotorrad. Kauft Miete pro Kopf. Küsst eure Großeltern auf die Augen. Das klingt nach Kulturmarxismus. Lasst euch nicht gendern. Auf keinen Fall. Der Winter wird kalt. Geht in den Wald. Da ist schön warm. Macht's gut. Aber nicht Holz hacken. Haut rein. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.